Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Trant und Fabian willkommen zum zweiten Teil unseres großen N64-Podcasts. Im ersten Teil haben wir uns auseinandergesetzt unter anderem mit dem Launch der Konsole, mit den Launch-Titeln der Konsole und uns in gewissen Genres ausgebreitet wie den Jump'n'Runs und den Ego-Shootern. Da ist aber natürlich noch lange nicht Schluss, deshalb freut euch jetzt auf weitere 2,5 Stunden zum Thema Nintendo 64. Viel Spaß! 1080, das Snowboard-Spiel konnte man fast auch noch dazu packen, weil eigentlich ging es da auch primär um Rennen fahren. Stimmt, ja. Es gab zwar auch Trick-Modi, wie in der Halfpipe Tricks machen und so, aber im Grunde war die Karriere immer ein Duell gegen einen anderen Snowboarder und halt die Piste hinab irgendwie. Es gab 6 Pisten und das war geil. Das fand ich auch ein geiles Spiel. Das Problem war halt davon auch, es war so ein bisschen spröde. Also wenn man das jetzt heute so aufziehen würde, wie so ein, wie heißt das, SSX, was demnächst rauskommt? Es war, glaube ich, auch der Appeal dann eben, dass es ein bisschen nicht ganz so in dieses Ultra, ey, guck mal, wie flippig, super duper Face. Ja, und ganz genau. Deswegen mochtest du das auch. Genau. Aber ich glaube, für die Verkaufszahlen oder auch für das Brand 1080, das wäre heute eine viel größere Nummer, wenn es so ein bisschen massenmarktorientierter gewesen wäre, wenn es ein bisschen cooler und hipper gewesen wäre. Bäh, 1080 hat cool immer so ein bisschen, immer so ein bisschen so ein sprödes Gefühl einfach. Nee, das fand ich irgendwie, ich fand's genau richtig, weil die Snowboarder hatten normale Klamotten an, die waren auch, das waren auch irgendwelche Markenklamotten, hatten sie irgendwie ein Sponsoring, Tommy Hilfiger oder sowas. Aber das waren halt halbwegs normal, also es waren schon natürlich coole Snowboarder, ist klar, aber die gingen noch als normale Leute durch, die jetzt nicht unbedingt, wir haben die Punk-Tussi, wir haben den Rock-Typen mit, wir haben den Rastafari mit einer scheiß dicken Frisur und noch irgendein anderen Trophy, also es war alles noch überschaubar, es waren halbwegs normale Leute und die Musik war irgendwie so leicht rockig, elektronisch, war für die damalige Zeit okay, finde ich. Kann es sein, dass da Boys That's Fire drin vorkam? Nee, weiß ich nicht, ob das irgendwas Lizenziertes war, vielleicht Riffs oder irgendwelche Samples daraus. Oder war das beim Gamecube, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in irgendeinem Snowboard-Spiel habe ich mal diese Band kennengelernt. Ja, und auf dem Gamecube dann das 1080 Avalanche war dann wieder so auf cool getrimmt. Da gab's dann, was gab's denn dafür? Also es gab auf jeden Fall, wie der Titel schon sagt, Katastrophen oder Lawinen, die hinter dir herkommen. Da wurde schon wieder so ein bisschen Hollywood-Wichse reingepackt, so von wegen, ey, wir müssen es ein bisschen cooler und actionmäßiger machen, wo die Strecke unter dir wegbricht, wo irgendwelche Script-Events stattfinden, um das Ganze ein bisschen actionmäßiger zu machen. Es gab, die Tricks waren, glaube ich, auch ein bisschen unmenschlich. Das war nämlich auch bei 1080 geil. Also ich weiß nicht, ob man jetzt einfach so bei einem Piste runterfahren so 3 Drehungen am Stück hinkriegt und die dann auch noch steht. Aber es gab halt Sprünge, wo du einfach in der Luft einen Grab machst und vielleicht noch eine Drehung und das war's. Mehr ging da nicht. Und die Steuerung war auch so ausgelegt, dass es ein bisschen schwieriger auszuführen ist. Also es ist nicht einfach nur 2 Knöpfe drücken und dann hast du dick was abgezogen, sondern man musste schon ein bisschen irgendwie die Daumen verrenken und das richtige Timing haben, um eben diese Tricks hinzukriegen. Also so ein 1080 musstest du, glaube ich, im Sprung einmal im Kreis drehen, dann die A-Taste gedrückt halten, nochmal im Kreis drehen und dann die A-Taste und die Schultertaste gedrückt halten und nochmal im Kreis drehen. Und das halt im richtigen Timing. Du kannst es nicht einfach so hinhuddeln und der Charakter macht das dann, sondern das musste das richtige Timing sein. Da hast du dich halt auch immer gefreut, wenn du es geschafft hast, um jetzt halt dicke Punkte zu scheffeln. Und das ist alles dann irgendwie verloren gegangen. Es wurde alles immer so weich gespült und ach. Gut, das Genre hat sich sehr, sagen wir mal, ausgeweitet nach 1080 und das Einzige, was in die Richtung ging, war, glaube ich, Amped dann später auf der Xbox, aber das hat mir nie gefallen. Das hat sich auch dann dementsprechend gar nicht irgendwas verkauft, glaube ich. Aber das hat mir so vom Appeal und vom Style her ganz gut gefallen, aber ich habe es nie gespielt. Oh, und was ich auch immer so geil fand bei 1080, war sich irgendwelche, wenn man die Strecken schon auswendig kannte, sich irgendwelche Routen auszudenken, die gar nicht so vorgesehen waren. Ich bin immer gern über irgendwelche Kuppen gehüpft, um dann ganz dicht am Wald auf irgendwelchen Felsen rumzuschlittern. Weißt du, und so habe ich dann immer meine Replays zusammengebastelt aus möglichst skurrilen Routen. Weil Replays konnte man ja auch speichern, also war ja auch cool. Mit verschiedenen Kameraperspektiven, ja. Die habe ich mir dann immer gern wieder angeguckt, wo ich dann gedacht habe, boah, das bist du echt super gefahren, nicht einmal auf die Fresse gefallen, immer schnell. Jeder Trick hat geklappt und so, das hat mir echt Bock gemacht. Okay. mit dem können wir eigentlich direkt die Brücke in Richtung Sportspiele dort machen. Das, oh ja. Das N64 hat natürlich ein sehr, sehr großes Umfeld an Sportspielen gehabt, sehr, sehr viele Fortsetzungen auch und so weiter dann dort drauf gewesen. Mir fällt keins ein. Ey, mir fallen so viele ein. Okay, dann gehe ich mal kurz Kaffee holen. Gut, Trant hol Kaffee, wir reden kurz über Sportspiele. Fabian, du kannst mal gerne ein bisschen anfangen. Ich habe da auch meine Highlights, aber du hast, glaube ich, ein bisschen mehr da gespielt als ich. Ja, also ich war immer ein großer Fan der Mario-Sportspiele und da wurden ja tatsächlich ein paar der Serien, die es heute noch gibt, etabliert, wie zum Beispiel Mario Tennis, was ich immer noch ganz großartig finde. Das schaut zwar heute ein bisschen madig aus, aber es hat diesen schönen, sehr puristischen Ansatz, sage ich mal. Das war noch nicht alles mit irgendwelchen Spezialschlägen überfrachtet, die ganze Balance aus dem Spiel einfach komplett rausgehauen haben, sondern es war, wenn es vier Leute gespielt haben, die das wirklich konnten, auch wenn es natürlich so ein Comic-Kostüm hatte, dann war das wirklich fast ein ernsthaftes Tennisspiel mit sehr verbissenen und langen Ballwechseln, wo man die Stärken der Leute, die sie individuell hatten, sie waren entweder zum Beispiel sehr langsam, aber kraftvoll oder konnten irgendwie besonders schnell laufen oder besonders gute Grundlinienspieler, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber das war alles sehr, sehr fein ausgetüftelt. Das war auch von Camelot, die überhaupt einige sehr gute so Fun-Sportspiele gemacht haben. Und das hat mir super gefallen, finde ich auch jetzt in der Generation noch gut. Ich glaube, für Wii gibt es ja das Remake, dieses New Play Control Remake. Genau, was die GameCube-Fortsetzung dann gewesen ist, Mario Power Tennis oder wie sie es dann genannt haben auf dem GameCube. Da gab es dann schon die Spezialschläge, gut, die konnte man noch abschalten. Dann blieb aber im Grunde genommen nur das gleiche Spiel mit ein bisschen bessere Grafik und auf Wii in dem Remake dann jetzt noch mit sehr halbgarer Bewegungssteuerung. Also da ist der Lack leider auch ein bisschen ab mittlerweile. Aber damals, ich tippe mal, das kam wahrscheinlich auch vor 14 Jahren raus, da war das echt der Knaller und wir haben das so oft im Multiplayer gespielt. Es gab darüber hinaus auch Mario Golf. Das wollte ich immer mögen, weil ich Nintendo und Mario Fanboy war und mir nie richtig eingestehen konnte, dass ich mit Golfspielen aber leider gar nichts anfangen kann. Und dann hat man so aus Solidarität zu Mario dann irgendwie mal zwei, drei Löcher gespielt und dann so, ja, nee, es ist langweilig, komm, wir spielen mal Mario Kart oder Mario Tennis oder Mario 64. Sicherlich auch ein gutes Spiel gewesen. Aber eben nicht so meins. Also Mario Golf natürlich auch von Camelot entwickelt. Das sind eben die einerseits Sportspielexperten und die Rollenspielexperten, die bei Nintendo unter Vertrag gewesen sind. Die haben auch Golden Sun dann auf dem Game Boy gemacht und früher die Shining-Vorspiele für Sega entwickelt. Die machen zum Beispiel Mario Golf, das, was man dort gesehen hat, das ist quasi die Nintendo-Lizenz-Variante von Everybody's Golf. Genau. Was, ein paar alte Salzstangen? Oh, danke sehr. Ich alt die, und wenn salzig. Die alt sind. Ja. So wie wenn ich die mag. Nicht mehr so knackig sind. Mario Golf war quasi das lizenzierte Äquivalent zu Everybody's Golf, was es auf der PlayStation dort auch gab. Und, Entschuldigung, also kannst du ja rausschneiden, aber das ist nicht von Camelot. Ist es nicht? An welches denke ich? Das ist von Clap Hands. An welches denke ich denn dann gerade? Ich muss auch dran denken, dass Camelot auch ein anderes Fun-Sportspiel für Sony gemacht hat, aber es war nicht Golf, weil das ist von Clap Hands eben. Okay, dann werde ich da. War das damals auf dem N64 auch schon mit so Rollenspielelementen? Nein. Nee, das war dann Advance auf dem Game Boy Advance gab es dieses cool. Mario Golf. Ja, und Tennis hat das auch gemacht auf dem Game Boy. Aber guck mal, Camelot, was die noch für Spiele gemacht haben gerade. Ich guck mal gerade nach. Das letzte war ja dann Dings da auf dem DS, Golden Sun 3. Doch, Everybody's Golf, 1998 für die PlayStation 1. Aber die späteren nicht mehr. Die späteren glaube ich nicht mehr, aber das erste Everybody's Golf haben die gemacht. Dann kam direkt nämlich, also Everybody's Golf war 1998, Mario Golf war 99 für Nintendo 64. Und danach haben die aber auch wieder Golfspiele gemacht. Also das klar Mario Golf, Mario Golf Toadstool Tour von den GameCube, Mario Golf Advance Tour für den Game Boy Advance. Aber danach We Love Golf für die Wii 2007. Anscheinend hatten die Everybody's Golf Lizenz nicht mehr später gehabt. Das erste PlayStation-Spiel war aber noch von denen, das weiß ich noch. Okay, dann nehme ich es zurück. Ja. Ey, da können wir jetzt weitergehen zu den nächsten Spielen. Ich hätte noch zwei, drei andere Spiele, wenn ja. ich darf. Ja, bitte, bitte, bitte. Sportspielbereich. Da kann ich mich wahrscheinlich gleich dann dazuhängen, wenn du dann okay. daran zu sprechen kommst. Sag mein Lieblingsspiel, mein Lieblingssportspiel auf dem N64. Echt? Ach so, ja, okay, ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar andere Disziplinen durch und dann gehe ich mit Wrestling, da kannst ja, du mich nein, ja wieder nein, nein, Wrestling, klar, aber ich hab ein anderes Lieblingssportspiel auf dem N64. NBA, Kobe Bryant? Nein, Sportzeit? Es hat mit Fußball hat's zu tun. Ja, aber nicht International Superstar Soccer. Doch, International Superstar Soccer 64. Die populärsten Sportarten jetzt auf Nintendo 64. Vielfältig und realistisch wie nie zuvor. International Superstar Soccer. Mach dein Zimmer zum Fußballstadion mit International Superstar Soccer 64. Präzise Flankenbälle, schnelle Doppelpässe, gekonnte Dribblings und packende Torraumszenen. Und du bist mittendrin. Ach so, okay, dann bringe ich das am Ende. Okay. Ja, wenn man sonst schaut, was es noch für Sportspiele gab auf dem Nintendo 64, war natürlich auch EA vertreten. Die hatten damals schon Madden und auch FIFA. Und ich weiß, dass, ich glaube, FIFA 64, der erste Teil, den es fürs Nintendo 64 gab, eines der legendär schlechtesten Spiele ist, was es jemals für die Konsole gab. ich habe das auch mal gesehen und das war wirklich unfassbar schlecht. Es sah auf Bildern noch okay aus, zwar natürlich auch 3D, was einen im ersten Moment dann schon recht beeindruckt hat, aber da hat einfach gar nichts funktioniert an dem Spiel. Das war von vorne bis hinten kaputt. Aber die Wertung war noch einigermaßen verhalten, ne? Ja, weil ich glaube, damals war auch, also das ist jetzt wieder eine andere Thematik, diese Wertungsgeschichte in Printmagazinen damals, aber dieses Verreißen, ich weiß nicht, da hat man sich damals, glaube ich, eher noch ein bisschen zurückgehalten, gerade bei solchen großen Namen, wo auch vorher so ein Hype drum geschürt worden ist, weil ich mir sicher bin, dass es da auch vorher Bilder zu sehen gab in Previews, wo dann stand, wow, guckt euch das mal an, das Stadion in 3D, dreht ihr durch, und dann war das Spiel einfach echt Müll. Die haben sich aber später gefangen und haben auch auf dem N64 ganz gute Fußballspiele gemacht, wie zum Beispiel, da gab es irgendeinen, ich glaube, WM 98, das war dann ganz gut, das hatte, glaube ich, sogar... Weißt du noch, mit diesem Gockel, der dann von Chumbawamba das Lied dann noch als Intro dann benutzt haben, und der Gockel, Tap-Thumping oder Stump-Thumping oder sowas ist es, glaube ich. Irgendwie so heißt es. Gibt's gerade bei Rockband, gerade neu rausgekommen. Ja, der Rest, muss ich sagen, was EA so hatte an Sportspielen wie Madden und so, hat mich nie interessiert, wie auch heute nicht. Aber es gab noch von Konami, die ich vorhin schon mal kritisiert habe, dafür, dass sie wenig gute N64-Spiele gemacht haben, gab es noch eine Serie, die mit drei Teilen wirklich einen super Eindruck hinterlassen hat, gerade auch mit dem ersten Spiel, und zwar war das, Entschuldigung, und zwar war das International Superstar Soccer. Gregor, du möchtest gerne, glaube ich, dazu was sagen. International Superstar Soccer. Das Spiel, mit dem ich meine freie Zeit an der Uni verbracht habe, nachdem alle gestreikt haben und ich anstatt zu lernen ISS gespielt habe den ganzen Tag. Nein, ich bin mittlerweile so ziemlich komplett raus aus dem Fußball, aus dem Fußballbusiness. Also ich war früher sehr aktiv als, nicht jetzt direkt selbst gespielt und sowas viel, aber ich war großer Fußballfan, habe alles verfolgt von Bundesliga. Ich konnte hier irgendwann mal über 10 Jahre ausnennen, wer die ganzen Wechsel beim HSV gewesen sind und wer wo weggegangen ist, wenig, und wie lange Martin Dahlin gespielt hat bei uns. Oh, weißt du, ist Nils auch? Das weiß er, glaube ich, auch. Das müsste, aber echte Superfreunde sein. Das Problem ist, er ist da dran geblieben, aber ich finde Fußball mittlerweile sehr, sehr, also zum Zuschauen, sehr, sehr lahm und langweilig. Ich schaff's einfach nicht mehr durch ein komplettes Spiel. Ich kann mir auch keine Länderspiele mehr anschauen. Damit einher ist aber damit gegangen, dass ich auch sehr, sehr gern Fußballspiele gespielt habe auf den Konsolen drauf. ISS Deluxe fand ich sehr, sehr schön damals auf dem Super Nintendo, schön auch mit Okocha-Trick dann machen und alle Sachen, die man dann anstellen kann. ISS 64, International Superstar Soccer 64, hatte, ähnlich wie Mario 64, fand ich, für mich hat's das Fußballspielen echt gut in diese 3D-Umgebung gemacht. Du hast eine super präzise Steuerung gehabt, ne, mit dem Analogstick, den du machen kannst. Du hattest eine Taste für einen Doppelpass. Du kanntest Tricks ohne Ende dort machen. Du hattest schöne, flüssige Grafik, einen guten Kommentator, der da abgegangen ist. Stimmt, Kommentar gab's auch. Und ich kann mich an wenig Spiele erinnern, also wenig Fußballspiele, die ich so exzessiv wie ISS gespielt habe. Ich weiß wirklich noch, an der Uni haben die damals für irgendwelche Studentenrechte gestreikt, dass ich auf einmal dann 3-4 Wochen keine Vorlesung habe. Ich habe nichts anderes gemacht als ISS 64 spielen. Ich habe nichts gelernt, gar nichts. Das erklärt einiges wahrscheinlich, ne? aber es ist so, es gibt natürlich Sachen, die dann ISS 64 dann weiter überholt haben, und ist, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, warum ich mit PS nie so warm geworden bin, weil PS ist immer dann umso mehr in den realistischen Anspruch gegangen. ISS 64 hatte für mich eine gute Mixtur aus Action, ein bisschen actionreichen Gameplay, aber immer noch realistisch genug, um da wirklich Spaß zu machen. Auch die ganzen Elemente, die reingepackt wurden, so eine ISS, ein Wahrzeichen der Reihe, diese Szenarios, die du hattest, ne, wo du dann... Oh ja, die, das, oh, bisschen, ja, das war super, ne? Wo da zum Beispiel gesagt wurde, oh, es ist das WM-Finale, du liegst 1-0 hinten mit der Mannschaft gegen der Mannschaft. Kannst du es noch herumbiegen? Und da wirst du reingeworfen und hast 5 Minuten, um 2 Tore zu erzielen. Oh, super spannend. So viele geile kleine Sachen hat es dort gegeben, dass ich mich richtig dem da ergeben konnte. Und leider ist die Serie, auch wenn sie also eigentlich ist es ja nicht die dann zu Pro Evolution Soccer geworden ist, weil das war ja Winning Eleven, aus dem sich dann Pro Evolution Soccer entwickelt hat. Das habe ich auf der PlayStation 1 noch gespielt, auf Japanisch, Winning Eleven 3. Aber so als Fußballspiel ist für mich ISS 64 und der 98er Teil und 2000, die gekommen sind, waren bestimmt besser, aber ich habe da meine größten Erlebnisse mit gehabt. Für mich das beste Fußballspiel, was hier gemacht wurde. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen ISS und Pro Evolution Soccer? Das ist einfach eine andere Art von Spiel, also ISS. Ich habe das auch noch zu Hause und habe das neulich mal reingeworfen. Das ist relativ zeitlos, macht auch heute noch Spaß, weil es eben sehr aus heutiger Sicht oberflächlich ist und sehr arcade-mäßig und sehr leicht zugänglich. Aber macht deswegen auch noch riesig Spaß und es ist, muss man auch sagen, keine wirklich realistische Umsetzung von Fußball. Das hat man damals irgendwie auch noch ein bisschen anders gesehen. Da hat man wirklich gedacht, für damalige Verhältnisse, man würde jetzt Fußball spielen. In Wirklichkeit war das mehr so ein bisschen Kick and Rush und irgendwie schöne Tricks und Schüsse. Und das hat halt die Serie ausgezeichnet, aber auf lange Sicht hat sie sich dann scheinbar auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt und FIFA und auch Pro Evolution Soccer haben sich einfach dann mit ihren doch eher realistischen Ansätzen da einfach dauerhaft etabliert. Ja, Konami hatte eben wirklich zwei Serien mit International Superstar Soccer und Winning Eleven oder Goalstorm hieß, glaube ich, noch das allererste damals auf der PlayStation 1. Das hatte ganz komische Figuren, die sahen ganz ballonmäßig aus. Mit diesem riesigen Tor vor allem auch, wo der dann 500 Meter weit nach links und rechts laufen musste. Aber wir müssen irgendwann mal den Fußball PlayStation 1 Era-Cast dort machen. Da kann ich tausend Sachen erzählen zu diesen ganzen dämlichen Spielen. Hast du eine schlechte Salzstange erwischt? Konami hatte eben diese zwei Serien, wo dann die actionreichere, die International Superstar Soccer gewesen ist. Und ich hätte FIFA früher eher in Richtung International Superstar Soccer gesehen als Winning Eleven. Aber als dann sich Winning Eleven oder Pro Evolution Soccer als die richtige Linie erwiesen hat, wo da der Erfolg eben hingegangen ist, mehr Realismus, mehr zu Hardcore-Fußballfans dorthin, hat sich FIFA auch an den Anspruch mehr dorthin gelegt. FIFA kannst du ja heutzutage, wenn ich einen Fan von Fußballspielen frage, hängt es immer davon gerade ab, wie gerade die Jahreszeit ist, ob ihm FIFA oder Pro Evolution Soccer besser gefällt. Aber sowas wie ISS, diesen leichten Action-Anspruch, mehr Kick and Rush, mehr nicht wirklich, also ich habe nicht wirklich Bock, mir dann stundenlang Gedanken über meine Aufstellung zu machen und die Typen alle tausendfach auszutauschen, finde ich ein bisschen schade. Aber ich hab's geliebt auf dem N64. Ja, du, das war toll. Können wir gerne auch nochmal zocken, also das habe ich auch noch. Ah, sehr schön. Das macht noch Spaß aus so einer kuriosen Nostalgie-Sicht heraus und so eigentlich auch noch. Ich habe leider nur einen Controller, aber du hast wahrscheinlich noch welche. Ach, ich muss mal gucken, ob ich noch einen rumliegen habe. Ich habe keinen N64 mehr. Oh. Ich hab's verkauft. Ja, gut, Trant hat noch genug. Da müssen wir genug da rausholen können. Hast du noch was in der Richtung? Also so Footballspiele, Madden und sowas hat mich eher weniger interessiert. Ich habe NFL Quarterback Club da noch gespielt. Ich war damals auch noch ein bisschen drin in Footballspielen. Also habe ich auf dem Super Nintendo auch gespielt mit Madden und NFL Quarterback Club. Gab's auch NFL Quarterback Club 64, was noch ganz nett gewesen ist. Aber für mich oder wie sagen für Europäer ist das eher weniger das Genre, in dem sie sich versteifen können. Also war auch gar nicht meins. Habe ich weder besessen noch gespielt. Mhm. Hast du noch was sportspielmäßig, bevor wir in die coolen Sachen, die man Sport, Action sonst... Yeah, die coolen Sachen. The World Wrestling Federation. For over 50 years, the revolutionary force in sports entertainment. I think I'm cute. I know I'm sexy. I've got the looks. That drives a girl wild. I've got the moves that really move them. I said she looked up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. Eat your heart out, girl. Hands off the merchandise. N64 ist die Konsole mit den besten Wrestling-Spielen. Das stimmt, da hat der Gregor recht. Es ist mittlerweile 13, 14 Jahre her und es ist noch kein Wrestling-Spiel gekommen, was an die N64 Wrestling-Spiele entwickelt von Aki, japanischer Entwickler, der später Def Jam gemacht hat, an die herankommen kann. Die haben damals, natürlich N64 gab es, weil es wirklich in der Wrestling-Blütezeit dort auch gewesen ist mit der Attitude-Ära der WWF und der WCW, wo gerade Stone Cold Steve Austin und The Rock und Triple H und alle dann wirklich sehr, sehr aktiv waren. gab es eine Flut an Wrestling-Spielen. Es gab von Acclaim das WWF Warzone, was ich dann auch noch auf der PlayStation 1 mitgespielt habe und diverses anderes Zeug. Damals eben die WCW-Liga noch aktiv gewesen, da gab es das erste Spiel, das hieß WCW versus the World, glaube ich, war das allererste Spiel, genau, was von Aki gekommen ist. Das war damals noch nicht ganz so gut wie die späteren Spiele, die dann gekommen sind. Aber du hattest das erstmals, dass du die WCW-Liga eben anstatt der WWF-Liga dort gehabt hast. Du hattest also die ganzen Leute, die früher da gewesen sind, bei der WWF, Hulk Hogan, Ric Flair, Randy Savage und auch neuere Leute wie The Giant und wer alles dabei gewesen ist, in einem N64-Spiel. Ich glaube, na gut, an WCW versus The World kann ich es noch nicht so direkt erklären. Das müssen wir bei den späteren Teilen machen, was das Besondere dran gewesen ist, ne? Also ich finde, man hat aber da schon gesehen, abgesehen davon, dass es auch, wenn es noch nicht so gut war wie die späteren, besser war als alles, was sonst auf dem Markt war von Acclaim oder sowas. Schon, ja. Man hat da schon gesehen, okay, das ist noch nicht so polished und da sind diese Japaner, die haben irgendwie ein cooles Konzept für ein Wrestling-Spiel und die haben einfach ein System und ein spielerisches Grundgerüst, was verdammt gut ist. Und zum Glück war das Spiel dann auch ein Erfolg und sie haben dann mit den ganzen Fortsetzungen, die es gab, erst mit dem WCW-Brand und dann später mit WWF, was dann zu WWE wurde, wobei das, glaube ich, die Spiele gar nicht mehr betroffen hat. Nee, das ist so kurz vor der Grenze gewesen, dass also drei Spiele gab es danach noch. Es gab WCW versus NWO Revenge. Ja. Danach kam WWF 2000, glaube ich, hieß es. Was kam nicht erst No Mercy? Nee, No Mercy war das Letzte. No Mercy war das Letzte. No Mercy ist das Letzte und sozusagen der große Abschluss der N64 Wrestling-Ära gewesen. Aber Abschluss in der Hinsicht, dass da keine weiteren gekommen sind. Es gibt aber heute noch Leute, die das aktiv spielen und teilweise modden ohne Ende die Spiele, genau, für die Emulatoren, wo sie dann neue Wrestler-Packs dann drauf tun. Du hast es ausgeführt kurz, Fabian, das Spielsystem ist das, was es immer noch heutzutage spielenswert und besonders macht. Wenige der aktuellen Wrestling-Spiele finden einfach diese Balance zwischen wie die Griffe dort angelegt werden, wie der ganze Aufbau eines Matches stattfinden kann, also in Richtung, was für Manöver du ausführen kannst, was für eine Variation in den Figuren drin ist. Mhm. Das fand ich bei WCW versus NWO Revenge sehr, sehr beeindruckend. Da gab es so viele Figuren, aber die waren auch sehr, sehr variabel. Du hattest dort einen Eric Bischoff, der eigentlich eher Manager also in Richtung Manager mehr geht. Der hatte aber innerhalb der Wrestling-Welt dort, war bekannt, der hatte einen schwarzen Gürtel in Karate. Das heißt, er konnte dort keine Sprungmanöver machen im Spiel, aber hatte so Karate-Kicks, eine Handvoll da drauf. Das heißt also, jede Figur war punktgenau darauf ausgelegt, dass sie auch die Manöver machen kann, die sie gut ist und wurde dort auch bevorzugt designt. Auf dem Super Nintendo bei Royal Rumble konnte Yokozuna Dropkicks machen. Das fand ich immer sehr irritierend, der große dicke Sack. Bei WCW NWO Revenge hätte er das nicht machen können. Da hast du den Giant, der hat eben dann seine Power-Moves und geht nicht eben aufs dritte Seil und springt dann von oben runter. Das ist, diese Glaubhaftigkeit ist nicht mehr vorhanden. Mhm. Und gepaart mit dem fast schon methodischen Kampfsystem, mit dem Griff, den ganzen Lockups, den du und so weiter machen kannst. Da hat sich so ein sehr, sehr schöner Spielfluss eingestellt, den du vor allem auch im Multiplayer sehr, sehr gut aufrechterhalten kannst. Ich kann mich an unzählige Matches erinnern mit Kumpels, wo ich dann gesessen habe, teilweise eben konntest du es ja auch machen maximal, ne? Mit den Rumbles, wo die Leute dann in den Ring gekommen sind und die dann über das dritte Ringseil dann schmeißen musstest. Es hat einfach alles zusammengepasst, dass das Spielsystem da ist und auch der Aufwand reingegangen ist in die Kreation der Welt der Figuren und die geilen Intros. Die Intros waren nicht super. 5 Minuten einfach so, super, sehr, sehr gut. Ja, wie sie tatsächlich auch diese sogenannten Titantron-Videos nachgebaut haben in das Spiel in so einer ganz minimal Auflösung auf das Nintendo 64-Modul gequetscht und dann hat man da den Einzug von Triple H gehabt. Man fand es einfach cool. Also vielleicht auch, weil man noch ein bisschen mehr Wrestling-Fan war als heutzutage, was ich jetzt auch nur deswegen sage, damit niemand glaubt, dass wir uns ernst noch für Wrestling interessiert. Natürlich nicht. Nee, ich geb's so. Ich guck's heute noch. Ja, ich auch manchmal. Wart ihr nicht irgendwann zusammen auf dem letzten WrestleMania? Hast du nicht? Wir waren bei der WrestleMania Revenge Tour. Ja, sind wir mit Gunnar und Uke sind wir alle dann zusammen gefahren nach Kiel und haben dort ordentlich die Luzi abgelassen. Ich habe sogar mit Rey Mysterio abgeklatscht. Ja, wir waren sehr nah am Ring. Mhm. Wir hätten fast mitkämpfen können. Ja, fast. Aber bevor mich Trant jetzt unterbrochen hat, was wollt ihr eigentlich sagen? Triple H Entrance, genau, akkurat. Titantron-Videos gab. Ja, das war einfach echt eine coole Zeit damals und die Spiele haben unglaublich viel Spaß gemacht und die hatten auch so eine, wie Gregor schon gesagt hat, die waren für Multiplayer-Sessions super, weil Leute da tatsächlich Zugang gefunden haben relativ schnell. Während zum Beispiel später hat sich ja relativ deutlich die SmackDown vs. Raw-Reihe etabliert, die dann aber immer sich irgendwie neu erfinden wollte oder musste und die Steuerung immer weiter verkompliziert hat, dann mal wieder vereinfacht. Aber es war nie wieder dieser sehr organische Kampfaufbau da und dass es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich finde, dass der richtige Schritt der erste Schritt in die richtige Richtung war jetzt dieses Jahr WWE All-Stars. Ich finde, das hat so ein bisschen was von dem Spielspaß zurückgebracht, den man damals hatte mit diesen coolen N64 Wrestling-Spielen, die ich leider heute nicht mehr habe. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe relativ viele Spiele, aber die leider nicht mehr. Aber zumindest eins davon werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall mal wiederholen. Nee, also man sollte, ich habe die leider auch nicht mehr, eben weil ich meine N64-Sachen dann bis auf die Zeldas dann weiter veräußert habe. Es sollte gerüchteweise mal eine WiiWare-Version oder ein WiiWare-Remake oder sowas kommen von WCW vs. NWO, hat sich mal hartnäckig gehalten. Ich kann zwar nicht verstehen, was der Beweggrund war, weil da so ein rechte Kuddelmuddel herrscht. Ich glaube, es geht de facto wahrscheinlich gar nicht. Es geht wahrscheinlich gar nicht, aber man sieht eben dadurch, dass sich hartnäckig sowas hält, dadurch, dass du heutzutage wenig Alternativen hast, was du wrestlingmäßig wirklich haben kannst, was nicht in SmackDown vs. Raw geht und WWE aus, das so eine kleine Sache gewesen ist. Und gerade angekündigt übrigens Hulk Hogan Spiel für Kinect, was sehr, sehr, sehr schlimm ausschaut. Ja, guck dir mal den Entwickler an. Der hat, ich glaube, 3 Spiele vorher gemacht für Xbox, die alle so einen Wertungsschnitt zwischen 20 und 40 haben. So unglaublich billige Sachen. Also ich glaube, das wird so eine der Trash-Perlen des späteren Jahres werden. Ich bin sehr gespannt drauf. Einfach das Gag-Fotos. Die N64-Sachen, wenn ihr noch da dran kommen könnt, die sind welche, die ein bisschen mehr jetzt, glaube ich, noch kosten, weil es wirklich die eher beliebteren Sachen auf dem N64 sind. Bei No Mercy, WWF No Mercy, solltet ihr aufpassen. Ich hatte damals auch das Pech gehabt, eine erste Auflage zu erwischen, die deinen Spielstand unbrauchbar gemacht hat nach einiger Zeit. Wenn du dort die Kampagne gekämpft hast und das Spiel hat eine der schwersten Kampagnen überhaupt gehabt, versuch dort mal gegen den Undertaker auf dem höchsten Schwierigkeit gerade zu kämpfen, der bringt dich gnadenlos um. Aber da gab es, wenn du eine gewisse Zeit lang gespielt hast, hattest deinen Spielstand auf der Memory Card korrumpiert. Eine alte Version von dem Teil. Deshalb sollte man vielleicht achten und gucken, sich ein bisschen schlau machen, welche Version man davon holt oder nicht. Wenn man auf sowas auf ist mit WWF No Mercy und WCW NWO Revenge, wenn man Fan von der anderen Liga dort gewesen ist, man kann da echt nichts falsch machen. Hier ist auch nochmal das Intro verlinkt von beiden Spielen. Also die finde ich, kann ich mir heute noch angucken. 5 Minuten einfach, das ist so Fanboy-Intro, wo einfach Gesten und Szenen akkurat nachgebaut wurden. Da steht Sting vor dem Truck und dann explodiert der Himmel und dann kommt das Logo und da ist alles super. Alles toll. Finde ich gut. Gut, ich glaube, bevor wir den Trant jetzt noch weiter langweilen hier, dann kommen wir vielleicht doch mal zum nächsten Thema, damit er auch nochmal was sagen kann und darf. Ja, eigentlich wir haben so die großen, sagen wir, großen Genres, die man als Genres bezeichnen kann, eigentlich durchgegangen. Was wir natürlich überhaupt nicht als Genre besprochen haben, aber es war auch de facto fast gar nicht existent auf dem Nintendo 64, sind Rollenspiele. Habe ich gerade hier drin. Wir haben ja einen N64-Rollenspiel-Cast gemacht. Ach was. Ja. Den habe ich gar nicht mitbekommen, aber der ging auch nur 2 Minuten, oder? Nee, da hatten wir tatsächlich uns noch mal eine halbe Stunde wegen Paper Mario hinsetzen können, weil meiner Meinung nach Paper Mario besser als jedes Final Fantasy ist. Sehr, sehr gut. Also ich finde auch, das müsste ich eigentlich fast noch mal nachholen. Ich habe auch die Gamecube-Version, die ist auch sehr gut. Den Gamecube-Nachfolger. Nee, den Nachfolger kenne ich ja. Ach so. Ich habe nur das... Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, wenn du den Nachfolger so gut kennst, weil der Nachfolger sehr viel wieder benutzt hat von Ideen her. Aber ich habe sehr ausgeführt, was ich über Paper Mario denke. Du kannst ja kurz deinen Eindruck uns hier nochmal wiedergeben. Ja. Ich liebe es eben. Also ich meine, du hast dich ja wahrscheinlich schon sehr ausführlich dazu geäußert in dem anderen Podcast. Es hat eine tolle Stimmung. Es ist, bricht einfach diese typischen Rollenspiel-potenziellen Langweilmomente wie ständige Zufallskämpfe auf, indem man weiß, okay, hier kommt ein Kampf, ich kann das beeinflussen, indem ich den Gegner auf den Kopf hüpfe, dann habe ich gleich einen Vorteil. Die Kämpfe an sich machen Spaß, es ist super lustig präsentiert, die Gegner sind lustig. Also da würde ich auch heute noch sagen, da passt alles dran, das kann man auf jeden Fall noch zocken. Darüber hinaus müsste ich aber jetzt persönlich auch sagen, auch wenn ich nie der größte Rollenspiel-Fan war, würde mir jetzt außer wahrscheinlich Ogre Battle oder wie das hieß, was es aber nie in Deutschland gab. Ogre Battle gibt es mittlerweile auf Virtual Console hier zu kaufen, also es ist mittlerweile rausgekommen, ist aber mehr Echtzeitstrategie fast schon als Rollenspiel. Also Rollenspiel gemischt mit Echtzeitstrategie, ähnlich wie das erste Ogre Battle auf dem Super Nintendo gewesen ist. Im Grunde ja, außer Paper Mario, was, wie gesagt, ich stimme all dem zu und es gibt kein Spiel, kein Rollenspiel, was wirklich so perfektes Gameplay wie dieses Spiel hat. Auch jedes Element, jedes Kapitel bringt neue Gameplay-Sachen, abwechslungsreich ohne Ende. Ich kann mich nicht mit den Superlativen dort zurückhalten. Rollenspielmäßig Quest 64, Holy Magic Sanctuary. Habe ich auch mal gesehen, bei einem Bekannten, war mega enttäuschend. Das war so eine ähnliche Enttäuschung, habe ich damals gehabt, als die PlayStation 1 relativ neu war und ich hatte Beyond the Beyond. Habe ich auch noch hier. Ja. Das war auch eine ganz große Perle, und von der man sich aber vorher relativ viel erhofft hatte und genauso ging es mir dann mit Holy Magic Sanctuary, was auch übrigens ein ganz toller Name ist für ein Spiel, was eigentlich Quest 64 heißt. Es hört sich besser an als Quest 64 auf jeden Fall. Übrigens, wer hat Beyond the Beyond entwickelt? Camelot hat es entwickelt, ja. Richtig, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis mit dem, was sie dort machen. Aber den PlayStation 1 Rollenspielcast wird es auch in Bälde geben. Da und der wir ist noch, aber wirklich ausufernd, glaube ich. Der ist, ja, da nehme ich mir einen extra Cast dafür Zeit. Und ich werde auch so viel Woche. Musik da einspielen und alles, das wird so gut sein, das wird so gut alles. 3 Stunden über Beyond the Beyond. Quest 64 und es gab noch ein Aiden Chronicles, was von einem West-Entwickler gemacht wurde, rollenspielmäßig, aber dann war es das auch schon alles. Die Situation: Transporter außer Kontrolle. Deine Aufgabe: Weg freilegen. Der rote Nukleartransporter ist leckgeschlagen. Er befindet sich auf direktem Weg zum gesicherten Sprenggebiet. Zusammen mit dem Blast Core Team musst du den Weg freiräumen und alle Bewohner evakuieren. Eine echte Herausforderung für die Besten. Ey, guck mal, das geht ja richtig ab! Ich meine, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, Sir. Sie haben recht. Das ist nichts für schwache Nerven. Wir haben im Rare-Podcast drüber geredet, Trans, aber wir können es hier gerne nochmal reinbringen. Blast Core. Oh ja. Oh ja. Auch eins der 3 Spiele, für die ich eben 200 Mark gelatzt habe. Obwohl ich gar nicht scharf drauf war. Also ist auch wieder so ein Spiel, was mich nicht unbedingt gereizt hat, aber ich wusste, Rare ist cool und ach komm, brauchst was Neues und dann habe ich mir gekauft und es war auch echt toll. Es war aber auch cool. Das war wirklich mal so befriedigendes Kaputtmachen von vorne bis hin. Das hat echt Bock gemacht, da überall durchzuholzen. Es war aber auch schwer. Also ich weiß, dass die meisten besten Zerstörungsorgien, wie sagt man da? Am besten hat funktioniert, wenn man eben gedriftet ist. Also es gab ein paar Fahrzeuge, wo man driften konnte, sei es jetzt normale PKWs oder eben der Kipplaster hinten oder auch ich weiß nicht, da musste man eben driften. Man musste Anlauf nehmen, im richtigen Winkel dann den Drift einleiten und dann ist das Auto wie ein heißes Messer durch die Gebäude gegangen. Stimmt. Das war recht schwer. Aber gerade das, wenn man das perfektioniert hat, war das eben auch besonders befriedigend. Und dann gab es noch die Roboter, ne? 3 verschiedene, oder? Es gab den Schweberoboter, der von aus der Luft runterstampft. Der war natürlich am angenehmsten. Ja, das fand ich immer so super, dass der dann hochfliegt und dann... Und dann gab es noch den Uppercut-Roboter, der auch voll dumm aussah, weil er ja nur einen großen Arm hatte, nämlich den Uppercut-Arm. Der hat auch so eine blöde Rolle gemacht. Also wirklich hübsch war das Spiel nicht, muss man einfach mal sagen. Nee, aber es war bombastisch eben. Ich glaube, das haben wir auch ausgegraben mal, ne? Vor langer stimmt, Zeit. Genau. Wir haben sehr viel N64 ausgegraben. Fällt mir da ein. Ja, aber es ist auch eine der Sachen, die da haben wir im Rare-Podcast drüber geredet. Ja. Rare hatte eine Phase, wo sie eigentlich nicht wirklich viel falsch machen konnten. Und da haben sie auch mal Spiele, die ein komplett eigenes Konzept gehabt, wie Blast Corps, was eigentlich total simpel und vielleicht sogar doof sein könnte, so umgesetzt, dass es echt Fun machen kann. Und teilweise auch eben, ich glaube, wenn du dann die guten Zeiten sogar erreichen wolltest, war es bockschwer ohne Ende. Rare-typisch. Ja, dass du dich da auch sehr dann drin vertiefen kannst. Schmeißt du mal einen Titel noch ein, den du noch hast, bevor Ich habe hier noch diverse stehen, welchen ich jetzt vielleicht mal reinwerfe, weil man ihn eigentlich erwähnen muss, auch wenn ich ihn selbst als Mario-Fan nie so gern mochte oder so gerne gespielt habe, das ist Super Smash Bros. Aber kann ich das hier gleich mal durchstreichen? Ja, Fighter übrigens, ähnlich wie Rollenspiele, kaum was dort gewesen. Fighters Destiny gab es irgendwie Fighters noch. Destiny, Pillermann stinkt beim Rare-Podcast, aber darüber aus, oder Mace the Dark Age und solches Gedöns, was es gab. Aber eigentlich ging alles um Smash Brothers. Ja, also eigentlich muss man auch sagen, alles andere selbst besagtes indiziertes Spiel war dann, als es tatsächlich irgendwann rauskam, nicht besonders gut. Was, welches? Das Gold. Das war doch super. Das war nicht super. Doch. Das fandst du nur super, weil es wieder so männlich war. Ja, yeah, I don't know. Ey, ich habe es auch schon bestimmt mal gesagt, aber ich habe mir alle Lieder irgendwie auf Minidisc überspielt auf und habe mir die dann immer irgendwie reingezogen. Am liebsten mochte ich das Task-Theme und das Opening-Theme war auch geil, irgendwie mit den schlechten E-Gitarren-Riffs, die so blöd synthetisiert waren, aber fand ich voll super. Das konnte man gar nicht gegeneinander spielen, haben wir bestimmt schon mal besprochen, weil das ja so, doch, ja, das ging schon technisch, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil das ja so auf Kombos ausgelegt war und dann im Endeffekt, wenn ich das mit einem Kumpel gespielt habe, haben wir immer versucht, unsere dicksten 62-Hit-Kombos abzuziehen oder was auch immer, das dickste, was wir halt konnten, und so war das dann einfach nur ein Joypad-Gekrampfe, wo irgendwann mal jemand gesagt hat, ey, jetzt lass mich mal kurz, ich will's mal ausprobieren. Okay, du hast jetzt geschafft, jetzt bin ich dran. Es gab überhaupt keinen Kampffluss, weißt du? Weil man immer seine dicken Kombos abziehen wollte. Snake, you know who that is? You're kidding, right? It's Mario. Mario made his first appearance in 1981. And since then, he's become a worldwide phenomenon. There's probably not a single person who doesn't know Mario. He's that famous. Good thing I survived long enough to meet him on the field of battle, huh? This is a once-in-a-lifetime chance, Snake. Now get out there and show him what you're made of. No regrets. Got it. So, da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen, kurzen, entspannten Pause, die absolut nicht länger gedauert hat, als wir dachten, wir komplett an einer anderen Location gerade sind. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir gerade eben über Super Smash Bros. Ein bisschen was erzählt, ne? Was war denn der Tenor so aus? Ich weiß, die Leute, die alten Podcasts gehört haben, meine Mitplauderer, haben sich meist eher negativ über Smash Bros. Ausgelassen. Und ich glaube, das ist ein Spiel, wo du dich entweder richtig darin vertiefen kannst. Also ich weiß speziell jetzt nicht nur das erste auf dem N64, sondern Melee. Auf dem GameCube war ja so ein richtiges, fast schon Hardcore-Prügelspiel, wo sich Leute dann Millionen von Matches geliefert haben und so weiter. In der Runde, ich bin niemals so richtig warm geworden. Ich weiß, mein Bruder hat alles sehr, sehr exzessiv gespielt und alles freigespielt. Aber da kann man sehen, es ist ein Spiel, wo man richtig reingehen kann oder nicht reingehen kann, ne? Also mir geht es eigentlich ganz genauso. Ich fand die Idee immer toll, so ein Nintendo All-Stars-Spiel zu haben, wo wirklich Charaktere aus allen verschiedenen Nintendo-Universen zusammenkommen. Das Problem war, dass es als Spiel für mich nie so richtig funktioniert hat. Ich fand es immer sehr so knallbunt, effektlastig und wild, aber ich hatte nie da wirklich Bock, mich dann da so reinzuarbeiten, weil es mir immer zu konfus einfach vorkam und ich dann auch nie über diesen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt kann ich das kontrolliert spielen und es macht mir wirklich Spaß und ich weiß wirklich auch, was hier abgeht. Und das Problem war auch, die Leute, mit denen ich das damals gespielt habe, denen ging das genauso. Man hat sich mal getroffen und dann hat man irgendwie Mario Tennis gespielt oder vielleicht auch Mario Party oder sowas, wo jeder sofort durchgeblickt ist. Und bei dem Spiel war es so, wenn du da Leute hingesetzt hast, die eigentlich keine Ahnung hatten, wie das funktioniert hat, dann war das zwar ganz lustig, wenn die Leute da irgendwie aus der Arena fliegen oder runterfallen oder alle Leute die Extras benutzen, aber keiner hat eigentlich so wirklich gewusst, was da gerade abgeht. Aber ist das vielleicht so lustig wie Power Stone? Weil Power Stone war ja auch so ein chaotisches Spiel, das hat aber Bock gemacht. Und Smash Brothers kam mir immer vor wie Marvel vs. Capcom, wo so viel auf dem Bildschirm abgeht, aber du weißt gar nicht, was eigentlich passiert und dann denkst du dir, ja, ich drück halt ein paar Knöpfchen, was aber auch nicht erfüllend ist. Die Smash Brothers Sachen haben, glaube ich, eine ziemliche Tiefe. Natürlich merkst du da aber auch sehr deutlich die Nintendo-Prämisse, dass es zugänglich sein soll, auf jeden Fall. Auch für Leute, die normalerweise keine Prügelspiele spielen. Und es ist schon an sich für Nintendo, die eher eben nicht auf diesen Konflikt und vor allem untereinander Konflikt in die Richtung gehen, dass du auf einmal Nintendo-Charaktere hast, die sich untereinander prügeln, dass wenn jemand, der die Figuren aus anderen Spielen kennt und die dann miteinander spielen, miteinander kämpfen will, eine nicht so große Einstiegshürde hat. Für mich als Street Fighter-Spieler hat sich eben komplett schräg eingefühlt, dort mit Prozentanzeige und Schadensanzeige, die dann hochgepowert wird und bei 100% ist noch nicht vorbei, sondern du kannst auch noch weiter hoch aufbauen und das bedeutet dann Ringout oder nicht sowas. Für mich als Street Fighter-Spieler und richtig 2D-Prügelspieler hat es nicht wirklich was gebracht. Dieser Power-Stone-Vergleich ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt dran. Ja. Einfach von der Richtung aus gesehen, das ist aber mehr. Power Stone ist ein bisschen mehr für so den richtigen Prügelgamer gewesen, weil ich glaube, da konntest du dich sehr, sehr drin versteifen. Ne? Simon würde ja ein Lied davon erzählen können. Oh Mann, das war toll. Da hätte ich auch gerne mal wieder ein Remake, aber die sind ja meistens hier so gut wie das Original. Da spielt man einfach am besten das alte wieder. Aber man kann es jetzt auch nur eingeschränkt vergleichen, weil Power Stone war ja komplett in der 3D-Umgebung. Ja, während, ich dachte halt jetzt so von Zugänglichkeit und Fun-Faktor so. habe ich gedacht, sind die vergleichbar. Multiplayer, Pickup and Play, so wie man so schon sagt, hatte Power Stone eben was, wo ich mich eher dran greifen könnte als klassischen Prügelspieler. Aber Smash Brothers war eben ein komplett anderer Schnack gewesen. Wenn du nicht drauf abgefahren bist, konntest du zwar noch ein paar Casual Matches haben und mit anderen Casual Leuten viel Spaß haben. Wenn jemand sich richtig drin vertieft hat, und wie gesagt, bei Melee auf dem GameCube war es noch ein bisschen extremer als auch beim N64-Part, obwohl es da schon auch gut ausgeprägt war, der wird einen natürlich komplett zerlegen. Ne, da ist so viel Spieltiefe drin, aber auf die andere Art als Street Fighter, dass sich die Leute echt da austoben können. Es gab ja auch einen richtigen Backlash gegenüber Smash Bros. Brawl auf der Wii, weil dort der Schwierigkeitsgrad, also quasi der Anspruch, der den Profis in das Spiel reingetan haben, der wurde reduziert. Da wurden einige Techniken wie, ach, ich weiß nicht, wie das alles heißt, Snaking war Mario Kart und F-Zero, glaube ich, ne? Weiß ich das, nicht. Dass du das mal, aber es gab ganz spezielle Techniken mit dem Blocken, mit das und das und das machen, die bei Brawl nicht mehr vorhanden waren auf der Wii, und schon haben sich die Hardcore-Leute beschwert. Also es ist so ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Es funktioniert aber auf jeden Fall. Die Verkaufszahlen sind ja wie blöde für Smash Bros. Das stimmt, ja. Habe ich auch nie ganz verstanden, warum sich das so gut verkauft hat, weil, wie du das gerade schon sagst, theoretisch ist die Einstiegshürde nicht hoch, aber mich persönlich hat es einfach gestört, dass es dann schwierig war, das Spiel wirklich so in seiner Gänze beherrschen zu können. Und einfach dieser Konflikt dazwischen. Also mir liegt es nicht, da einfach das anzuschmeißen und dann da blind auf den Tasten rumzuhauen und die Leute mit irgendwelchen Special Effects wegzuhauen. Ja, und gleichzeitig hatte ich aber auch nie wirklich das Bedürfnis, mich da irgendwie Tage oder Wochenlang drin zu vertiefen und einfach alles zu lernen. Ja, der Appeal, glaube ich, der Figuren, dass die endlich mal wirklich gegeneinander antreten können, ist anscheinend so groß gewesen. Der hat ja auch nicht nur in dem Genre, im Prügelgenre funktioniert. Auf dem N64 gab es ja jetzt keine Äquivalente, aber die Mario vs. Sonic Olympic Game-Spiele, von denen es ja bis jetzt dato 2 gegeben hat, und Mario vs. Sonic at London Olympics kommt ja auch noch dann Mitte 2012. Das sind neben Smash Brothers, glaube ich, auch die meistverkauften Spiele dann dort gewesen. Da haben sich vom allerersten Olympic Games dann, glaube ich, weit über 10 Millionen Exemplare abgesetzt. Also mehr Leute haben, mehr Leute haben Mario vs. Sonic at the Olympic Games gekauft als Halo. Das ist schon geil. Man hat das nicht so im Blick, dass da eine komplett andere Klientel angesprochen wird. Und auch Leute, wenn wir als Einzelpersonen mit Smash Bros. Nichts anfangen können und sagen können, wir finden es scheiße, heißt es natürlich nicht, wenn ihr es gut findet, dass wir euch scheiße finden. Das wird ja oft dann gerne mal missverstanden. Aber die Olympic Games sind ja auch ein nettes Konzept. Ich meine, wie gern habe ich damals mit meinem Kumpel irgendwie Summer Games gespielt oder Winter Games und so. Also ey, wenn ich Buddies hätte, die das gern zocken, würde ich das auch hin und wieder mal einschmeißen. Ich habe das sehr, sehr gern gemacht. Auch solche, ich glaube, das rührt von mir noch ein bisschen her aus, dieser kleine Competition-Gedanke, von wegen Rennspiele auf Zeit dann immer spielen, ne, dass du immer die Rundenzeit machst. Da habe ich auch gerne eben so Olympic Games Sachen auf Rekorde dann gemacht. Am C64, auf dem N64 gab es auch eine Handvoll wirklich, die, wenn wir schon mal dann die kurz reinschmeißen können, die aber wirklich nicht so vorstellen. Nagano Winter Olympics zum Beispiel von 98 von Konami, glaube ich, sogar noch gewesen. Und es gab ein Track and Field. Gab es ein Track and Field für N64? Ja. Ich glaube schon. Es war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ich kann mich jetzt nur ganz dunkel daran erinnern. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es das gab. Oder ich verwechsel es mit einem PS1-Spiel, aber ich glaube, es gab Track and Field auf der PS1. Da fand ich es immer sehr lustig. Track and Field auf der PS1 hat mich hier ausgeschimpft, weil ich dann eine Technik hatte. Ich lege das Joypad auf das Sofa, ja, und dann brauche ich nur mit einem Finger schnell drücken, weil dann dadurch, dass das Sofa eingedrückt wird, das Joypad hochgeht auf der anderen Seite, dass ich nicht so schnell abwechseln drücken war. Es gibt ja Leute, die haben einen Feuerzeugtrick. Ja. Ich mache das mit dem Sofa dort aus und das Spiel hat dann gesagt, ey, du benutzt ein Dauerfeuer-Joypad, so für kurze Zeit, aber dann ist meine Energie auch weg. Deshalb kann ich mich noch gut dran erinnern auf der PlayStation 1, weil das mit dem Controller da gut geklappt hat. Das Spiel hat erkannt, wenn man beschissen hat, oder was? Genau, wenn du dann einen Dauerfeuer-Controller gemacht hast, weil das so eine hohe Frequenz gewesen ist, dass das Spiel dann, es hat zwar nicht abgebrochen, aber hat dann mal gesagt, du Cheater sozusagen und du drückst viel zu schnell. Und ich habe das sogar ein paar Mal eben, wenn ich diese Technik benutzt habe, aber die kann ich nur sehr, sehr kurz aufrechterhalten. Also jetzt nicht für diese, oh Gott, die haben mir immer die Finger gebrochen, diese 2 Minuten Schwimmmatches, ne, wo du dann immer dann eher langsam und dann kurz Sprint machen musst und so weiter, da waren meine Hände kaputt immer danach. Ich weiß nicht, wie viel davon es außer Nagano und gegebenenfalls seinen Track and Field es auf dem N64 gegeben hat. Immer zur Olympiazeit. Prügelspiele trans. Natürlich, Smash Bros. Kann man im größten Sinne als Prügelspiel bezeichnen. Es gab natürlich noch eine Handvoll andere Sachen. Wir haben uns im Rarecast über, was haben wir gesagt? Pillermann stinkt. Dazu. Pillermann stinkt, Pillermann stinkt Gold. Ich fand das super. Das war dann das dritte von drei Spielen, was ich für, was ich 200 Mark ausgegeben habe. Es war auch ein schwarzes Modul, ne? Oder nicht? Nee, also schwarz war es auf dem Super Nintendo. Ich fand's halt geil, dass sie sich da so auf diese Kombos versteift haben, wo man halt so fingerakrobatisch mit dem Steuerkreuz umgehen musste und Knöpfchen drücken und da musstest du Sachen miteinander verknüpfen. Also wenn man, ich weiß noch, wie ich bei Super Nintendo auf dem, bei Street Fighter habe ich damals diesen Aufwärtshaken nicht hinbekommen. Weißt du, was ja vorne unten schräg unten ist. Wie ich mir da einen abgebrochen habe. Und bei Killer Instinct wurde das Ganze multipliziert mal 1000, weil du da Sachen, also sonst 60, 70 Hit-Kombo musstest du, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Befehle eingeben und das alles im richtigen Timing. Also im Grunde war es unspielbar, aber das war auch der Reiz und dann saß man da noch immer allein da und hat den Quatsch geübt und das habe ich auch vorhin gemeint, als wir nicht aufgenommen haben. Zu zweit konntest du das gar nicht spielen, weil dann beide Leute, die das vorher geübt haben, immer versuchen wollten, ihre dicke Kombo abzufeiern und dann ist überhaupt kein Fluss aufgekommen. Also immer hat man dann gesagt so, ey, lass mich mal kurz probieren, ich krieg's so nicht hin und dann hat man halt gewartet, bis der andere seinen Kombo hingekriegt hat und alle haben dann so andächtig gemeint, so, oh, ganz cool, jetzt lass mich mal. Das war dann halt kein Kampf. Ich weiß nicht, ob man es direkt vergleichen kann, natürlich es ist nicht gleich die gleiche Linie bei den Pillermann-Stinkt-Spielen wie bei Marvel vs. Capcom, weil das sind ja quasi die Button-Masher unter den 2D-Spielen, dass du brauchst drei Knöpfe drücken und da hast du einen 450 Hit-Kombo. Stimmt, da waren ja auch noch sechs Knöpfe am Start. Genau. Und ich musste aber immer bei den Rare-Spielen dann dran denken, du hast immer diese absolut wahnsinnigen Kombo-Zahlen dort gehabt. Das wurde ja erst bei Street oder Super Street Fighter angeführt, dass da Kombos auch vernünftig angezeigt wird. Da war das höchste der Gefühle so, du hast ein 10-Hit-Kombo gemacht. Ne? Ja. Oder bei Tekken später, wenn du dann deine Endless-Kombos da machen konntest und so weiter, die waren dazugekommen. Aber du hattest immer diese riesige Anzahl bei den Rare-Spielen. Deshalb habe ich es im Kopf immer ein bisschen mit Marvel vs. Capcom gleichgesetzt. Die spielen sich aber anders wirklich eigentlich, oder? Klar, sind jetzt keine Button-Masher jetzt, die Rare-Spiele. Nee. Aber fandest du nicht, ich meine, es kam ja auch dann wirklich eine Weile nach dem Launch raus und ist das dann wirklich auch nochmal so ein Spiel gewordener Beleg dafür war, dass Nintendo einen einfach verarscht hat mit allem, was sie angekündigt hatten und nochmal so ein Schlag ins Gesicht, weil als es dann rauskam, das war ja wirklich dann Jahre, nachdem es besagtes Bild gab mit dem Skelettkrieger und sowas, und dann sah es auch noch viel schlechter aus. Weiß ich nicht, also doch. Ja, im Sinne, es hat halt nicht dazu gepasst, weil es 3D-Hintergründe waren und die Figuren aber wieder Bitmap und wenn dann die Kamera geschwenkt ist, dann hast du es voll gesehen, dann hast du gesehen, dass deine Figürchen Pappaufstellerlis waren und die Umgebung halt 3D und das hat halt nicht zusammengepasst. Es gab auch manchmal so Kamerafahrten von oben auf die Landschaft drauf, wenn du einen Aufwärtshaken auf einer Brücke gemacht hast, ist der Gegner halt in diese Grube reingefallen und dann ist die Kamera von oben auf die Landschaft in die Grube gefolgt und dann sah das halt voll scheiße aus, wenn der stehende Charakter, der noch stand, der lag dann, war doof. Aber ich fand das eigentlich cool, weil es war schnell, flüssig und es war ein Effektgewitter und ey, Musik war cool und ey, die haben sich da auch Mühe gegeben bei den ganzen Musiken und Arenen. So, jetzt wird's aber schon an den Haaren herbeigezogen, das Spiel noch gut zu reden. Was? Nein, du Arschloch. Aber es kam doch relativ früh im Zyklus des N64. Finde ich auch, ja. Also das war jetzt nicht so spät. 98, 99? Nee, 99 nicht mehr. Da hätte ich vielleicht noch gedacht, dass es prügelmäßig ein bisschen auf dem N64 abgehen könnte. Es ist ja. Prügelspiele sind ja mittlerweile dann wirklich nur auf PlayStation und insbesondere Saturn mit der Megabyte-Speichererweiterung. Also ein Kumpel von mir hat noch reihenweise die Saturn Street Fighters und X-Men vs. Street Fighter und King of Fighters 96, 97, 98, wo du Speichererweiterung haben musst. Da hast du richtig geil geprügelt irgendwann. Mhm. Du hast die ganzen Last Blade, selbst auf PlayStation hast du spielen können. Auf dem N64 ist da leider nicht mehr wirklich dann da viel gewesen. Da gab's nur Bullshit. Das finde ich auch so lustig, dass damals noch die ganzen Entwickler irgendwie so kleine Klitschen auf den Zug aufgesprungen sind, der halt gerade voll in Fahrt war. Also Prügelspiele initiiert durch Virtua Fighter, Tekken Toshinden war ja auch noch ein Erfolg. Also und da wollten dann halt die ganzen N64-Leute auch mit aufspringen und haben halt gedacht, lass uns auch mal ein Prügelspiel machen, das ist gerade geil, zieht bestimmt. Und dann gab's da so einen Crap. Da gab's nämlich Dark Rift, sagt euch das noch was? Na klar. So ein komisches... Coron ist Dark das Rift kenn ich. Irgendwas, ja? Ach so, stimmt, Coron? Ja. Hat es noch einen Untertitel gehabt? Ich dachte, das hieß nur Dark Rift. Ganz schlecht und langsam und oder scheiße. Oder ich denke an leicht andere Spiele, das auch Dark Rift heißt. Ach, ich glaube, das war auf dem C64, nicht auf dem N64. Was auch noch toll war War Gods. Ja, das gab es noch. Das war so ähnlich hochwertig. Dann gab es noch Biofreaks. Biofreaks, Maze the Dark Age, alles so aus der Riege. Das waren alles so Acclaim-Sachen dann. Oder auch oder was, ne? Dual Heroes. Oh, Dual Heroes, war das mit den Power Rangers? Ja. Na, mit den Power Rangers. Ich habe die alle nie gespielt, warum auch? Da müsste man ja voll viel Geld ausgeben. Aber man hat halt immer nur so mitbekommen, wie scheiße die alle sind. Und sowas wird es heute gar nicht mehr geben. Dass jemand einfach mal auf irgendeinen Genrezug aufspringt und dann ein großes Stück vom Kuchen haben will und denkt, er kommt mit Scheiße durch. das Risiko ist heute viel zu hoch, weil die Spiele alle viel zu teuer sind. Und ja, damals konnte man sich das wohl noch leisten. Genau, du müsstest heutzutage so viel investieren, und es wird ja speziell prügelspielmäßig, auch wenn es ein Revival gab in den letzten Jahren, dank Super Street Fighter oder Street Fighter 4 mit dem ganzen, was dazu kommt, dass nur aus Marvel vs. Capcom kommt, das und das und das. Aber natürlich, außer den etablierten Serien, siehst du nicht viel, dass da was Neues jetzt gemacht wird. Ja. So wie diese Flut, die du gehabt hast. Du hast auf dem N64 das Mittelmaß dort gehabt. Du hast auf der Playstation, ich muss immer daran denken, ich habe die im Kaufhaus, glaube ich, nebeneinander gesehen, so Mace the Dark Age gab es da einerseits, und auf der anderen war das Star Wars Prügelspiel, The Masters of Terrakesi. Ja, toller Name auch, ja. Der schlimmste Name aller Zeiten. The Masters of Terrakesi. Nein, einfach so einfach mal gemacht und geschaut, ob wirklich was funktionieren kann. N64 hatte da sehr viel Mittelmaß beschlechte Sachen, vielleicht auch dann konträr gegen das N64-Image ein bisschen zur Brutalität hingegangen. Ich glaube fast schon, wenn ich das vom eigenen Eindruck und von den ganzen Wertungen zu sehen, dass das fast schon beste klassische Prügelspiel müsste Fighters Destiny gewesen sein. Weiß ich nicht. War das nicht, wo man sich einen basteln konnte? War das auch, wo diese Kuh drin vorkam? Oder nee, das weiß ich nicht. Da gab es nämlich noch ein anderes Spiel, es hieß Gasp, G-A-S-P. Ich glaube, Fighters Destiny war das Spiel ich immer. Aber es ist ja auch nicht wichtig. Aber es war auch kein herausragendes Spiel, also so viel weiß ich, glaube ich, bis heute noch. Gasp Fighters Next Dream. Deadly Arts hieß es in den USA. Von Konami. Aha. Ne? Aus einer der Reihe der vielen probierten, also Sachen, wo Prügelspiele. Mir fällt noch gerade ein, Rakugaki, glaube ich, gab es noch eins. Das war mit. Das sagt mir auch nichts. Müsst ihr mal googeln anschauen, das ist mit so. Rakuga Kids! Rakuga Kids? Das war ja. So ein Lizenz-Scheiß. Ja, aber es war so kindermäßig gemalt. Ja, mit so gemalten Wachsmalkreide, ein bisschen Look, aber dafür so ein Comic-Stil, so ein ganz, ganz komischer. Dann kann man da ja noch Grabbelkisten gesehen. Clayfighters nennen, das war eigentlich ganz Clayfighters hübsch. Clayfighters 63 ein Drittel. 33 ein Drittel oder 63? 63 ein Drittel. Frei nach die nackte Kanone. Aber ne? Ich glaube, das war auch ganz großer Murks. Ich glaube, ja, da war doch nur so. Der erste Teil irgendwie auf Super Nintendo gut, und danach wurde die Serie völliger Murks. Da gab es einen zweiten Teil noch, und dann kam der dritte halt auf N64, und danach war die Serie aber auch tot. Ja, prügelmäßig ist eben letzten Endes alles überstrahlt worden durch wie heißt es nochmal, Super Smash Brothers. Und die WWE und WWF-Spiele. Entschuldigung, WCW und WWF. Genau, ich würde die für mich persönlich eben mehr nicht zu den Fightern, sondern eben zu Sportspielen zählen. Stimmt, aber ja. Das heißt eben davon, wie du es wirklich definierst. Ja, wir hatten mal, ich weiß nicht, nee, das haben wir hier nicht im Podcast mal gemacht, aber die Diskussion habe ich mal geführt in Richtung Wrestling-Spiele. Wenn du Wrestling-Spiele so aufziehen würdest als Spiel, wie Wrestling in wirklich ist, na, das würde dann natürlich nicht viel Spielspaß ergeben. Dann müsstest du nämlich so tun, okay, wie kann ich meinen Gegner am besten auffangen und wie kann ich so tun, dass mir das Bein wehtut und so weiter. So realistisches Profi-Wrestling kannst du nicht sehen, sondern es behandelt es wie einen reellen Sport, und dadurch wird eben ein recht einzigartige Spielart da draus. Ne? Dann hast du eben wirklich eine Sportart, die über Hunderte von Moves und Hunderte von Kampfausgängen dann dort. Gut, Prügelspiele, wir haben eigentlich, wenn ich auf meinen schlauen Zettel gucke, wir haben an so Genres, wie man sie definieren kann, das meiste durch. Jeder von uns hat natürlich noch ein paar Titel aufgeschrieben, die man nicht wirklich in ein Genre mit reintun könnte. Ich glaube, ein ganz, ganz großes, interessantes hast du gerade, Fabian, auf der Zunge. Ja, also ich würde schon gerne noch Mario Party 1 bis 3 muss man zur Runde beitragen, ne? Weil das einfach damals verdammt gute Partyspiele waren. Ey, wir haben doch nur einmal in der Runde, was haben wir denn da immer gespielt? Also ich weiß, dass wir früher immer, das war aber schon zu GameCube. Das war 4, 5 und dann irgendwann, ich glaube mit Teil 6 auf dem GameCube wurde dann dieses Mikro eingeführt und ab da wurde es dann alles so ein bisschen, man muss auch sagen, es hat sich dann immer mehr alles wiederholt und es gab wenig coole Neuerungen. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass die Spiele teilweise schlechter wurden, weil man länger warten musste und auf dem N64 war das grafisch fast schon auf dem gleichen Niveau und es war halt noch neu und sie hatten witzige Minispiele. Und es hat sich halt auch für so eine Multiplayer-Konsole einfach super angeboten und man konnte echt viel Spaß mit haben. Es war einer der Schritte, wo es aber dann richtig angefangen hat mit Golf, mit Tennis, mit Party-Games und so weiter, ist es dann eben richtig abgegangen. Mario Party hat sich, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass so ein Monopoly-Brettspiel-Zeug mit Minigames, dass es wirklich gut funktionieren kann, dass sich auch Leute vor dem Fernseher und der Konsole zusammenrotten, anstatt sich ein Spielbrett dahin zu packen und dahin zu setzen. Es hat erstaunlich gut funktioniert, auch wenn dir, ich glaube, das erste Mario Kart speziell den Daumen und sehr, sehr viele Controller getötet hat mit den Spielen, die man rundherum immer so reiben musste. Das wollte ich noch sagen, haben wir gar nicht gesagt. Ist bei euch auch der Analogstick so schnell verreckt? Wenn da Dreck reinkam, dann haben sich doch auch so Plastikbrösel gebildet. Und dann wurde der so rau und ungeil. Und man hat immer versucht reinzupusten. Und es hat nichts geholfen, der war dann einfach kaputt und es war, also der Pad-Verschleiß war recht hoch. Man hat gemerkt, dass es natürlich eines der ersten Analog-Pads ist. Es ist eigentlich schon ganz gut gemacht worden von Nintendo. Ja. Auch, ich glaube, Nintendo sind die einzigen, die auch diese Furchen dort reintun, damit man eben in die acht Richtungen wirklich komplett festlegen kann, wo du dahin gehst. Das ist beim Slide-Pad mittlerweile nicht mehr vorhanden, aber bei allen anderen Konsolen, selbst beim Nunchuck auf der Wii, ist es ja auch mit dabei. Und natürlich vom Handling her, der N64-Stick, speziell wenn du Spiele hast wie Mario Party, wo du dann gezwungen bist, ewig gleiche Bewegungen, teilweise vielleicht auch methodisch und mit viel Druck und so weiter zu machen, da hat sich der Stick abgenutzt und auch dein Daumen hat sich mit abgenutzt. Also und ich habe dann auch immer, wenn ich Gäste gehabt habe, die irgendwie Spiele gespielt haben, wo sowas irgendwie erfordert wurde, habe ich immer so mit einem schweinenden Auge auf das Pad geguckt und habe gedacht so, oh Mann, ey, machst du mir nicht kaputt. Hast ja kein Geld gehabt damals und so, oh nein, so ein Ding kostet wieder 60 Mark, scheiße, ach egal, sagst jetzt lieber nix. Ich weiß ja nur, dass ein Kumpel von mir immer einen Waschlappen neben auf die Couch gelegt hat, wenn er Besuch hatte. Wenn es Chips gab, musste sich jeder, bevor er das Pad anfasst, erstmal die Finger über den Waschlappen ziehen. Ja, damit sich da kein so schwarzer Schmodder in den Furchen bildet. Mit dem N64 hat es ja auch angefangen, dass die Controller einfach teuer geworden sind. Ne? Also ich kann mich erinnern, für ein Super Nintendo Pad hast du 30 Mark bezahlt. Das war zwar auch schon einigermaßen viel, aber auf dem N64 so, oh, ich muss 60 Mark bezahlen. Hat das wirklich 60 Mark gekostet? 60 Mark, glaube ich, hat es wirklich gekostet. Erstaunlich viel. Das ist dann richtig viel, dann ja, nehmt euch doch noch mal ein bisschen Limonade. Ja, das bringt jetzt gerade den Gesprächsfluss ein bisschen durcheinander, dass wir hier Getränke öffnen. Ach, dafür Gesprächsfluss weniger, aber Trinkfluss mehr. Ne? Wo waren wir jetzt bei dem Controller? Bei Mario Party, aber auf dem N64 gab es drei Mario Party-Teile. Ich glaube, mit dem Vierer ist es auf den GameCube dann gewesen, weil den hatte ich zum Beispiel, den habe ich meiner Schwester auch gegeben damals. Die war dann schon ein bisschen älter, aber hat natürlich dann auch sehr, sehr gern gespielt. Wir haben über Paper Mario gesprochen, weil das habe ich mit meiner Schwester gemeinsam durchgespielt damals, dass es gekommen ist. Und das war auch sehr, sehr lustig, speziell, weil es dann auch, wenn du es mit dem Kleinkind dann zusammenspielst, dann halten sich andere Gedanken und andere Sachen dann dort fest. Wir haben Grunzolithen gesammelt gemeinsam. Ja. Was Grunzolithen, habt ihr gesammelt? Grunzolithen sind die Schweine. Es gab ein Minigame dort drin, da gab es so eine Kapselmaschine. Man kennt die da, wo man so einen Euro reintut mittlerweile und da kommt so eine Kapsel mit so einem Figürchen raus, ne? Wie diese Kaugummi-Maschinen. Und dort war es eben eine Schweinemaschine. Da hat man Münzen, die man verdient hat, dort reingetan und da ist ein Schwein rausgekommen. Und dieses Schwein hat man auf der Farm gehabt. Das hatte unterschiedliche Farben und die hießen Grunzolithen statt Schweine. Super deutsche Übersetzung übrigens. Und das sind Sachen, wo ich mich dann dran erinnern kann. Mario Party mit meiner Schwester gespielt. Yoshi Story. Yoshi Story mit zwei R und SCH. Hast du denn noch einige Sachen oder willst du zu Mario Party noch was sagen? Eigentlich zu Mario Party nicht. Ich glaube, ich habe auch ansonsten tatsächlich auf meinem Zettel nicht mehr wirklich relevante Spiele stehen. Was es natürlich noch gab, was man vielleicht mal erwähnen sollte, es war aber nur in Japan, das war Animal Crossing, was ja später dann irgendwie mal eins der größten Franchises überhaupt wurde. Unglaublich erfolgreich auch, was für den einen oder anderen Hardcore-Gamer ja sicherlich auch ein bisschen überraschend ist, weil er da vielleicht nicht so den Zugang findet. Gab es schon für N64, aber da haben die, glaube ich, das Potenzial noch nicht so da drin gesehen. Bei der Gelegenheit könnt ihr mir das eigentlich gleich mal erklären. Bist du kein Animal Crossing-Spieler? Nee. Ich glaube, das wäre. Ich hätte echt gedacht, das ist deine so Kragenweite, wo du dann ins Kabüffchen gehst und dann erstmal irgendwelche Rüben sammelst. Pepper ist doch mal voll drauf hängen geblieben und hat gemeint, das fängst du mal besser nicht an dran. Ja, der Stefan Freundorfer auch, das hat mich auch sehr gewundert. Echt, der Freundorfer auch? Ja, und warum? Ja. Also ist es nicht. Was ist das? Es ist sehr schwierig vom Konzept her aus so zu vergleichen. Eigentlich zwingt dich ein, was ist der Typ dort? Ist es ein Tom Nook. Es ist ein Waschbär, der leiht dir Geld. Ein Waschbär, der dich zwingt zu arbeiten, um Schulden abzuarbeiten. Genau, und das machst du dann das ganze Spiel lang, weil es unglaublich viel ist, weil er dir das Haus bezahlt oder irgend sowas. Damit du da wohnen darfst, oder ja, was? Ja, es kann sein, ich habe es ein bisschen mit so einem Lebenssimulator dann verglichen. Du kommst einfach in eine neue Stadt und dann sagt dir gleich ein Typ, du hast Schulden, arbeite. Ja? Okay. Ich habe dir ein neues Haus angerichtet. Übrigens, damit du das Haus abbezahlen musst, musst du für mich ackern und den Garten jäten für 8 Jahre. jetzt ungefähr. Und da musstest du dann eben Rüben sammeln und in den Wald gehen und irgendwas umpflügen und Sachen einfangen. Und da ist währenddessen natürlich ein kompletter Jahresablauf dort gewesen, dass du dann verschiedene Jahreszeiten hattest. Und im Grunde ein bisschen wie Harvest Moon gab es da, glaube ich, auch. Genau, damit hätte ich es auch am ehesten verglichen. Aber glaube, du bist ja, das war ja auch so halb online oder was? Nee, auf dem N64 natürlich noch nicht online. Okay, aber später natürlich. Die DS-Version hatte Online-Features, wo man Städte von anderen Leuten, glaube ich, dann besuchen konnte und solche Geschichten. Aber live, also man konnte gucken, was da so passiert ist. Du konntest, es war schwierig natürlich, dass, weil später die Wii, ich kenne das speziell von der Wii-Seite aus, ja, weil der TÜVs könnte dazu speziell mehr erzählen. Der hat für die Game Master dann auch dort, glaube ich, die Stadt betreut. Die Game Master eigene Animal Crossing Stadt. Du musstest Friends Codes verschicken und dann konnten die Leute deine Stadt besuchen, aber nur kurzzeitig. Es war ganz, ganz verquert. Es war leider nicht wirklich eine offene Online-Umgebung, wo du eigentlich sagen kannst, hey, ich besuche die Stadt von dem und dem und dem und dem und so weiter, einfach durch die Regularien von Nintendo. Es hat offline anscheinend so gut funktioniert, dass sie sehr, sehr viele Leute drin dem verschrieben haben. Ich raff das nicht. Ja, und wie, aber man konnte ja auch Handel betreiben, oder nicht? Also später dann bei, was also weiß ich? Dieser Tom Nook hat dann, ich weiß nicht, ob der das speziell gemacht hat oder es da einen weiteren Laden gegeben hat, da konntest du deine Rüben, die du dann anbaust auf deinem Garten, für einen gewissen Preis verkaufen oder tauschen und irgendwelche Tauschgeschäfte machen, dass du langsam dein Haus abzahlen kannst. Wenn du dein Haus irgendwann mal abgezahlt hast, konntest du alles für Einrichtungsgegenstände ausgeben und ein besseres Schmetterlingsnetz kaufen, damit du Schmetterlinge fangen kannst. Später, das gab es glaube ich nicht mehr, noch nicht auf dem N64, aber ich kann mich auch an die GameCube-Version leicht erinnern, auch wenn ich die selber nicht allzu lange gespielt habe, da konntest du NES-Spiele irgendwann kaufen und sammeln. Ja, Pre-Virtual-Console-Zeiten, dass auf einmal original NES-Spiele dann hunderte von Stunden lang spielen, damit du die freispielen und kaufen kannst, aber das war auch so ein Anreiz, dass man sich dementsprechend zahlt. Das ist ein PlayStation 1-Controller, glaube ich, ne? Was spielt er denn da, der Junge? Ein Prügelspiel. Ja. Auch für die Leute, die keine Ahnung haben, was gerade passiert, es läuft ein Fernseher im Hintergrund. Hey, und wie immer, ich meine, man will immer sehen, was die Leute zocken und der Film ist scheißegal. Das ist ja, natürlich. Geht es dir nicht auch so in der, wenn du mal U-Bahn oder sowas fährst und du siehst einen kleinen Jungen mit einem DS oder so. Ich will zumindest so einen kleinen Blick. Oh, was war das gerade? Ich will zumindest einen kleinen Blick draus haben, vielleicht erkenne ich irgendwas das Spiel. Ganz Komisches, ich hab's nicht erkannt. Es war ein Prügelspiel, ne? Ich würde so ein PlayStation 1-Prügelspiel sagen. Auch komm, schneid wiederum. Der hat vor allem einen dieser Special Controller, also original Sony. Ach, das ist bestimmt wieder extra für den Film programmiert worden. Nein, das glaube ich nicht. Nicht so wie bei, wie war das, Insider Job oder Inside Story mit Denzel Washington, wo die ein GTA programmiert haben selber. Weißt du das noch? Nee, das weiß ich nicht. Ja, das war sehr lustig. Ja. Das dümmste Spiel in Film war das mit dem russischen Bär in Police Academy 7. Kennt ihr das auf dem Gameboy? Nee. Du hast voll oft, da waren so viele Anschlussfehler, weißt du, wo halt der Gameboy irgendwie... Nee, das, weil die haben einfach ein farbiges Bild von so einem sauschlechten 2D-Russenbär-Lied-Spiel auf dem Bildschirm gelegt und es war halt farbig und das rote Lämpchen hat nicht geleuchtet und die Geräusche haben gar nicht gepasst und so. Das hat mich damals schon so abgefuckt. Da hab ich gedacht, das ist der schlechteste Police Academy überhaupt. Ey, das muss ich googeln. Ich weiß noch, es war bei Police Academy 8, wo die dann ohne Modul, glaube ich, gespielt haben, Gameboy. Ja, auch sowas. Na, das war immer das Beste. Oder bei, wie ist das nochmal, Rumble in the Bronx, Game Gear auch ohne Modul gespielt. Mit den Pac-Man-Soundeffekten im besten, die man kennt. Ist echt immer noch schlimm, wie amateurhaft das in Filmen dargestellt wird, dass das niemand mal merkt, der da an der Produktion beteiligt ist, dass das einfach nicht echt aussieht oder da ganz krasse Fehler einfach drin sind. Ich versuche mich aber auch immer in andere Bereiche reinzudenken, keine Ahnung. Wenn ich jetzt einen Film drehen müsste und da kommt von mir aus Fliegenfischen vor, ja. Wüsste ich bestimmt auch nicht. Oder irgendein Fliegenfischer würde dann sagen, ey, da ist ein falscher aber es sind Köder ja an der Angelschnur oder so. Das sind ja schon grundlegende Sachen, die Leute haben den Controller in der Hand und machen da ganz wild dran rum und drücken irgendwas. Ich meine, die könnten denen doch einfach wirklich ein Spiel anmachen und was sie versuchen würden zu steuern. Ich werfe nochmal ganz schnell was ein. Kennt ihr Tetris 4? Tetris 4? Das hast du jetzt komisch betont. Das heißt aber so. Also Sphere wie Sphäre. Ach, Sphere. Ja. Ach so, nicht Tetris 4. Das war 4. Dieses 3D-Tetris, oder? Ja. Das soll ziemlich cool gewesen sein. Das war auch cool, wollte ich gerade sagen. Das sind so von oben quasi, hat man das nach unten Also das klingt jetzt total doof. Du musstest doof. Das schichtweise bauen. Ja. Also als würde man Planeten von innen, vom Kern... Oder nee, hat man den aufgelöst oder aufgebaut? Weiß ich nicht, aber es hat funktioniert. Es gab ja immer viele Tetris-Spielprinzip-Klone und das war einer von den besseren. Genau, es gab viele einzelne verschiedene. Es gab fürs N64, fällt mir auch noch ein, gab's nicht das Tetris mit dem Pulsmesser? Ja. Mit dem Vitality-Sensor? Genau, also das, was als Vitality Sensor später kommen sollte, für die Wii und immer noch nicht da ist. Genau, Moment, für die Wii soll ja einer kommen, oder wie? Oder? Nee, ich glaube, das wird irgendwann begraben und die werden nie wieder davon sprechen. Weil das ist doch gar nichts Neues mehr. Neues ist es nicht. Ich glaube, es hätte... Wann wurde es angekündigt? 2009 wurde es angekündigt, weiß ich noch. Ich habe das eben nie wahrgenommen als News, weil für mich das gar keine News war, weil es ja eben schon sowas gab. Eben bei diesem Tetris-Spiel, was du meinst. Oder auch bei... Hat auch Ubisoft nicht mal irgendeinen Fitness-Scheiß rausgehauen mit so einem Ding, was man sich ums Handgelenk schnallt? Oder war das einfach nur ein Pedometer? Ja, das sind, glaube ich, das ist wie EA Sports Active. Das sind solche Sachen, die irgendwie die Bewegungskontrolle unterstützen. Naja, aber du hast ja eben gesagt, sowas gab es ja eigentlich schon mal. Pedometer gab es auch mal, hast du recht. Auf dem N64 dann? Oder? Nee, Pedometer gab es für den DS dann, für die Pokémon-Spiele, glaube ich, ne? Und für dieses, ist es nicht Lauftraining oder wie hieß das blöde Spiel? Gott, ich weiß das alles gar nicht mehr. Apropos, wenn ich jetzt schon Pokémon gesagt habe, natürlich, mich hat es nur peripher tangiert, weil ich nie Pokémon richtig gespielt habe, aber die Pokémon Stadium Sachen, 1 und 2 auf der Wii, wo man seine Pokémon-Spiele reintun konnte und dort quasi die Kämpfe, die man auf dem Gameboy dann abhalten konnte, in der großen Arena in 3D gemacht hat. Anne grinst schon gerade hier. Du hast Pokémon Stadium gespielt, ne? Du meinst aber auf dem N64, Auf dem N64, genau. Es gab hier den speziellen Adapter für den Controller, wo du dann Gameboy-Module auf den N64-Controller stecken konntest. Und Aha. Du konntest deine eigenen Gameboy-Module, wo du dann deine Monster freigespielt hast, aufs N64 packen. Ein Kumpel hat das Gleiche gemacht und dann habt ihr in der 3D-Arena auf dem Fernsehen gegeneinander kämpfen lassen und nicht eben diese Pixel-Sachen, die du dann nur über Linkkabel gemacht hast. Also gab's nicht auch mal, sorry, wenn ich gerade reinfall, aber gab's nicht auch mal ein Mikrofon fürs N64? Ja, für Pokémon Snap. Ah, okay. Ja. Ah, nein, entschuldige, nicht Pokémon Snap. Hey, you Pikachu. Oh ja. Pokémon Snap war das Fotografierspiel. Pokémon Snap war das Fotografierspiel. Und Hey, you Pikachu war sowas, wo der Pikachu bei dir zu Hause rumhängt und du musst den so pflegen, so ein Tamagotchi spielen, ne? Wahrscheinlich war auch Hey, you Pikachu das einzige unterstützte Sprachsample, was man mit dem Mikrofon machen konnte. Ja. Ich glaube, es ist auch hier nie rausgekommen. Ich kenne es nur von den Zeitschriften aus her, das Hey, you Pikachu-Ding. Es ist ja auch direkt in der Zeit, in die Tamagotchi-Zeit reingefallen. Hattet ihr eins? Jeder hatte eins. Ich hatte auch eins. Ey, ich fand das ganz schlimm. Meine Mutter hat uns allen, also mir und meinen drei Geschwistern jeweils eins gekauft, obwohl ich damals fucking 20 Jahre alt gewesen bin. Das ist ein bisschen... Ich habe mir auch eins gekauft. Es gab dann auch voll viele Klone, die man dann trotzdem gespielt hat. Ja, meins war kein Original Tamagotchi, sondern ein Alien. Oh, mein Männchen hat ein Häufchen gemacht. Ich mach's mal weg. Oh Mann. Der große Schwachsinn, den man von da aus sieht. Nee, aber das eine Tetris gab es mit dem Sensor dort, was da eigentlich ganz cool war. Ich wollte es immer spielen, ich habe es leider nie wirklich in die Hände bekommen. Das hat eben gemessen, wie deine Herzfrequenz war und wenn du aufgeregter gewesen bist, also dein Herz schneller geschlagen hat, hat es die Frequenz, wie die Blöcke fallen, erhöht. Das heißt, du musstest dann quasi als Zen-Meister dein Herz, deine Emotionen im Griff haben. Dann hast du das Spiel auch gechiller gespielt. Dann hat man gesehen, wer ist wirklich cool beim Tetris spielen. Aber die Leute, die dann komplett oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott sind, die haben dann umso schneller verloren. Was eine coole Geschichte ist, finde ich eigentlich. Hätte mich gefreut, das nochmal in Richtung später bei der Wii zu sehen, haben wir dann aber nicht wirklich da gehabt. Wenn ihr nicht weitere Sachen habt, ich habe so... Ein paar Sachen fallen mir gerade noch ein. Das sind aber alles Sachen, die ich nie gespielt habe. Das ist mehr so aus der Rubrik Sachen, die ich eigentlich gerne mal sehen würde oder besessen hätte, aber es war dann zu spät oder die Sachen sind heute einfach zu teuer. Das sind so ein paar kuriose Spätwerke, wie zum Beispiel Indiana Jones und die Infernal Machine, was es irgendwann noch gab. Ist das denn rausgekommen? Oder ja, das gibt es wirklich. Und es war von Factor 5, ne? Genau, es war von Factor 5 und es soll technisch von der Performance her sehr, sehr gut gewesen sein, was ich da gelesen habe. Angeblich so auf einem Level oder noch ein bisschen besser als die PC-Version. Was soll denn das überhaupt gewesen sein? War das ein Action-Adventure? Das war ein Action-Adventure wie Tomb Raider. Genau. Also Tomb Raider war in der Zwischenzeit eben richtig losgegangen und Factor 5 hat das für LucasArts dann programmiert, quasi ein Tomb Raider, aber mit Indiana Jones. Ich fand es auf dem PC recht beeindruckend damals, aber die N64-Version hätte ich natürlich eh lieber gespielt und da gab es ja immer wirklich dann, deshalb war ich mir auch gerade nicht sicher, ist es rausgekommen, ist es nicht rausgekommen, wenn dann sehr, sehr selten. Ja, ne? Das ist super selten und auch sehr teuer, genauso wie StarCraft 64, was es auch gab. Ja. Obwohl, da haben wir einige Mails dazu bekommen, als wir den StarCraft-Cast gemacht haben. Simon erzählt ja immer wieder gerne Geschichte, dass er es durchgespielt hat, weil er damals eine Review-Copy dann sozusagen bekommen hat für seinen, ich glaube, Fun-Generation-Dienst, das zu machen. Wenn ich mich nicht irre, ist es regulär in den USA aber rausgekommen. Ich glaube, in Australien oder so auch. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland gab es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es gibt auch eine PAL-Version davon. Auf jeden Fall eine kauffähige Version wird es davon geben, aber natürlich in unseren Gefilden. Ich habe es auch nie in freier Wildbahn gesehen. Ne? Und ich habe einige eben auch sehr viele Flohmärkte und dies und jenes. jenes dann alles erlebt und als es in Hamburg noch die Videospielbörse gab, wo man gebrauchte Spiele kaufen konnte. Mir ist nie ein Live-Exemplar unter die Finger gekommen, also kann ich da auch nicht wirklich davon sprechen, dass das irgendwie gut verfügbar ist oder nicht verfügbar ist. Und gab es nicht auch ein Command & Conquer? Oder liege ich da jetzt völlig daneben? Ja, ja. Ich habe hier in der Liste Command & Conquer steht hier für 1999 drin, als PAL-Version und US-Version. Lass mal gucken, Releases, Command & Conquer. N64-Version vom ersten Command & Conquer. Hat einige der 2D-Elemente auf 3D aufgewertet. Hatte 640x480 High-Res-Mode mit dabei. Steht hier. Die Videos wurden rausgenommen. Command & Conquer auf dem war ja logisch. Command & Conquer hatte immer sehr aufwendige Realvideos, die auch auf CDs dann gepresst wurden. Die haben natürlich dann, glaube ich, keinen Platz mehr gepackt. Und es wurde gegen statische Bilder mit Audio-Tracks, die gemacht wurden. Und viel wurde in 3D nochmal gemacht. Und der Release hatte The Covert Operations nicht mit dabei. Das ist anscheinend ein kleines Add-on gewesen, was es für den ersten Teil gab. Aber hier, ich sehe hier gerade einen Screenshot von der N64-Version. Mir war auch nicht bewusst, dass es das auf dem N64 gegeben hat. Und ich finde, im Gegensatz zu Shootern habe es bisher, vielleicht mit Ausnahme von Halo Wars, das Echtzeitstrategie-Genre noch nicht wirklich auf die Konsolen vernünftig rübergeschafft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich gut gespielt hat. Das war jetzt genau mein Punkt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das... Also Command & Conquer ist ja ein bisschen oldschooliger und vielleicht auch noch ein bisschen übersichtlich, aber sowas wie StarCraft, ich kann mir nicht vorstellen, wie das jemand mit dem Controller gespielt hat. Also ich gehe hier gerade die Liste nochmal durch von den Sachen. Wir haben über die meisten eigentlich schon so gesprochen und so Kleinigkeiten wie, ich glaube, über Gex oder Gex 64 müssen wir nicht unbedingt sprechen. Oder Glover war auch eine Sache, die mir dann ins Das kenne ich auch noch. Mit dem laufenden Handschuh. Ja, ne? Der auf dem Ball balanciert ist. Der auf dem Ball balanciert ist. Oder das eine Spiel, was gehypt wurde von der Videogames damals, das wird bestimmt der Mario-Killer. Starshot, sagt euch das noch was? War das ein scheiß Clown? Das war, glaube ich, so ein komischer, sah ein bisschen aus wie ein Clown, so ein Weltraum-Clown. Irgendwie, und da so ein 3D-Jumpman, was gehypt wurde von der Videogames vorab. Da gab es große Vorabberichte, weil die anscheinend ausgeflogen wurden damals, um sich das dann anzugucken. Als das Spiel rausgekommen ist, hat es irgendwie so 60% oder sowas bekommen. Auch eine große Enttäuschung. Von wem war das? Das sagt mir echt gar nichts. Hey, Yuke Pikachu, Hydro Thunder haben wir gequatscht. Iggy's Wrecking Ball hatten wir kurz erwähnt. Auch von Iguana International Superstar Soccer. Oh Gott, sehr viele japanische Konami-Sportspiele, die haben echt 6 oder 7 verschiedene Baseballspiele rausgebracht, glaube ich, für das N64. Kirby 64 habe ich hier noch in der Liste. The Crystal Shard, das habe ich auch noch original zu Hause. Es ist, da habe ich auch immer den Eindruck gehabt, es war nie rausgekommen. Da gab es auf der Videokassette, Kirby's Air Race hieß das. Da gab es auf der Videokassette schon, von der wir gesprochen haben, Videos und es kam nie raus. Oder ist das später auf GameCube oder kam das irgendwo nicht mal raus? Es gab doch irgendwann mal so ein halbgares Kirby-Rennspiel. Ich glaube, das ist das, was auf GameCube später rausgekommen ist. Auf jeden Fall das, was wir vorher gesehen haben auf den Videokassetten und die ersten Videos. Das hat Crystal Shards nicht wirklich. Was war Crystal Shards für ein Spiel? Das war ein Jump'n'Run? Es war ein Jump'n'Run, ja, relativ typisches Kirby-Spiel. Ich habe es jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, weil ich es lange nicht gespielt habe. Aber ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass es im Regal steht, weil es, glaube ich, auch eher ein seltenes Spiel ist. Es kam, glaube ich, auch nicht so zur Frühzeit des N64 raus. Nee, es war 2000, also ja. So in Richtung da, also spätestens 2000 war es auch wirklich zu Ende mit Richtung N64. Was haben wir hier noch? Mir fällt gerade echt nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben alles. Oh, mir fällt noch was Kleines ein aus Ego-Shooter-Rubrik irgendwie. Das war Rainbow Six. Ich weiß nicht, wie das hieß. Rogue Spear oder so. Oder hieß es einfach nur Rainbow Six und zwar das erste. Damit hatte ich viel Spaß mit einem Kumpel, weil wir da halt zu zweit Koop spielen konnten. Und Koop war ja damals echt selten. Deswegen hatte ich auch Bock auf dieses Armorings Project Swarm. Weil das angeblich auch im Koop spielen ging. Und das war damals schon so eine Seltenheit. Ich habe mir auch bevor das N64 raus war, habe ich immer gehofft, das kann man linken. Weil PS1 konntest du ja linken. Und das hat man halt so selten in Anspruch genommen, aber wenn, dann war es cool, weil das so ein LAN-Feeling hatte. Und das ging halt mit dem N64 nicht, du hast halt immer den Splitscreen. Aber da konnte man das eben zu zweit kooperativ durchspielen, das war echt spannend so, weil man da sich wirklich absprechen konnte, so von wegen, ich stehe hier im Haus und hab den Typen im Blick und komm du mal von hinten und alles klar, funktioniert. Ja, aber Moment, ihr habt doch eher am Splitscreen gespielt und du hast gesehen, da musst du ihm doch nicht sagen, dass du da im Haus stehst. Ja, doch, aber man war ja auch weit weg, das waren ja große Gebiete. Das war echt ziemlich, das war cool. Also es war ziemlich wischiwaschi und war auch nicht wirklich das performanteste Spiel, aber es hat Bock gemacht. Man konnte es immerhin zusammenzocken. Ja, die Vorläufer eben von dem, wie sich dann Online- und Multiplayer-Gaming wirklich entwickelt hat heutzutage mit deinen Headsets und richtigen Squad-basierten Shootern und Spielen. Hey, musstest du sowas mit der Lupe suchen, weißt du? Und heute beschwert man sich darüber, oh nein, ey, Online-Modus, was ein Crap, können sie nicht weglassen? Können sie nicht die ganze Energie in den Singleplayer-Modus stecken? Ich muss aber echt sagen, es ist nochmal bezeichnend für die doch recht kleine Softwarebibliothek, dass wir, glaube ich, wirklich über jedes halbwegs relevante Spiel jetzt gesprochen haben. Mir fällt auch echt gar nichts mehr ein. Es gibt auch nichts mehr. Ich habe mir hier auf meine Zettel auch alles rausgeschrieben gehabt und da ist jedes Mal, also klar, bis auf ein paar indizierte Sachen, die auch normalerweise noch besprechenswert wären, haben wir tatsächlich alles genannt. Das ist aber auch das Schöne an dem Umfeld. Wann war denn Schluss jetzt eigentlich mit dem... Also das letzte Spiel, Fabian hat es ja erwähnt, war Tony Hawk 3 gewesen. Das kam 2002 raus, aber ich glaube, das ist eins der wenigen, die 2002 noch gewesen sind. Das war, glaube ich, echt verschwindend geringer Teil der Spiele, der noch kam. Ich guck mal kurz hier auf meine Liste, die kann ich hier nochmal nach Datum sortieren. Ich glaube, die letzten sind wirklich dann in Richtung 2000 gekommen. Bevor wir mit den Sachen abschließen, würde ich eben gerne nochmal über die Hardware kurz reden, die hier nicht mehr gekommen ist in Europa, aber die eigentlich dafür angedacht war, quasi das Leben des N64 nochmal zu erweitern. Also Nintendo hat ja selber erkannt, oh, wir haben mit den Modulen vielleicht doch ein kleines bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Also in der Hinsicht mit den Spielen, die da drauf gekommen sind. Nintendo, man hat verstanden natürlich, warum die auf Module setzen. Nicht nur, um dem Gamer einen Vorteil zu bieten, dass es keine Ladezeit mehr gibt, sondern einfach, weil die Module haben sie selbst hergestellt und konnten dann teuer an die Third-Party-Hersteller verkaufen. Hey, ihr müsst uns einen gewissen Obolus geben, damit wir die Module für euch produzieren. Und sie konnten natürlich auch nicht kopiert werden. Das war ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich meine, Raubkopien bis auf ein paar Freaks, immer wichtig für die. Die Kopierstationen hatten, konnte kein Mensch irgendwie Nintendo 64-Spiele duplizieren. Es hat ihnen am Ende nichts gebracht, weil die PlayStation, da wurde ja ohne Ende kopiert. Trotzdem war sie insgesamt viel erfolgreicher und wahrscheinlich haben sie die großen Spiele auch noch mehr verkauft, weil die Hardwareverbreitung einfach auch größer war. Aber das war natürlich für Nintendo auch ein Faktor, dass sie einfach ein Medium haben, was sie voll unter Kontrolle haben. Genau. Das waren eigentlich recht sinnvolle Argumente, speziell für Nintendo auch. Ich habe es als Gamer auch gern mitgenommen. Ich hatte eben den Vorteil der nicht vorhandenen Ladezeiten, der es mitgeht. Aber natürlich um die Spiele, die man da drauf bauen will, da musst du eigentlich dann denken, okay, wir verbauen uns jetzt sehr, sehr viel Potenzial, was an Spielen von uns, von Third-Party-Herstellern speziell kommen kann. Wir können keine Rollenspiele machen, wir brauchen einfach was Neues. Fürs N64, für das Super Nintendo wurde damals ja ein CD-Laufwerk angedacht, woraus sich die ganze PlayStation-Chose und das ganze Dilemma für Nintendo dann dort entwickelt hat. Für das N64 wollte sie einen Schritt weitergehen und eben kein nicht nur an sich größeres Medium dann bieten, sondern ein größeres Diskettenlaufwerk, das erinnert hat an das Zip Drive damals und genannt wurde Nintendo 64 DD. Originally Dynamic Drive sollte eigentlich die Abkürzung heißen. N64 Disk Drive ist in Japan rausgekommen Anfang 2000, ganz knapp am Ende 1999, war angedacht gewesen, du wirst es unter dein N64 schnallen können und dann hast du quasi ein Diskettenlaufwerk, womit du einigermaßen große Disketten dort reinschieben lassen kannst und da werden nicht nur eben Spiele drauf sein. Ich glaube, hatten die sowas wie 64 Megabyte oder sowas? Was dann aber auch nicht wirklich. Ach nee, Quatsch. Oder 128 MB. Nee, 64 MB waren die groß, die Sachen, die es gegeben hat. Auch voll mini. Insgesamt verkauft, wie viele Exemplare davon? In Japan ist es eben nur rausgekommen und es wurde kurz einfach rausgeschleudert. Ich war jetzt im PlayStation 2 Lounge, war ich in Japan und da habe ich eins im Laden gesehen. Fünfstellig, aber wahrscheinlich gering fünfstellig. Ja, 15.000 ist jetzt hier die Angabe auf Wikipedia. Hört sich auch vernünftig an. Das N64 selbst hat rund 20 bis 25 abgesetzt, was noch respektabel ist, aber sehr, sehr weit davon entfernt, was Nintendo mit der... Die Besonderheit sollte ja sein, dass die Discs wieder beschreibbar sind, dass man dazu... Ah, stimmt, ja. Genau, die Besonderheit war eben, dass du nicht nur mehr Speicherplatz hast, den hattest du effektiv ja nicht mehr, 64 MB sind eben 512 Mbit. Das hatten auch die größten N64-Module, zwar eine Handvoll, aber es gab welche, die in der Größe dann existiert haben. Aber der Vorteil, dass du wiederbeschreibbare Sachen machen kannst, zum Beispiel durch eigene Editoren, die Zelda-Spiele, es gibt gerade aktuell zu Ocarina of Time ist ein neues Iwata Asks. Das sind diese Interviewreihen, die Nintendo mit Iwata, dem Chef von Nintendo, wo der dann Entwickler der jeweiligen Spiele reinholt und dann sich darüber unterhält, wie war die Entwicklung damals, was habt ihr dort gemacht? Und wurde nochmal der Fakt dargestellt, dass zum Beispiel Ocarina of Time als 64DD-Spiel an sich seinen Lauf genommen hat. Ne? Shigeru Miyamoto hat zum Beispiel die Ideen durch die Speicherfähigkeit, die dort ist. Warum wollen wir nicht zum Beispiel speichern, wie jede Fußstapfen von Link, dass er dort sichtbar ist auf dem Boden, wo man das dort mitnehmen kann? Schon kreativ. Ja, super. Das sind so Ideen, die dann entstanden sind, die durch das 64DD, dass du ein beschreibbares Medium mit den Disketten dann hast, erst verwirklicht werden können. Sowas kannst du ja nicht einfach auf ein Modul mit draufschreiben. Da gibt es ja nicht genug Speicherplatz trotz der Batterie, die dann mit dabei ist. Also muss ich kurz nochmal zwischenfragen, das 64DD kam wann raus in Japan? 1. Dezember 1999. Okay, da muss ich halt auch sagen, ich meine, eigentlich hätte Nintendo das ja vorher schon wissen können. Sie haben selber das CD-ROM für das Super Nintendo platt gemacht, nachdem sie gesehen haben, das Mega-CD verkauft sich nicht. Dann ist Sega nochmal auf die Nase gefallen mit dem 32X. Ja. Dann gab es für, ich weiß gar nicht, was gab es denn dazwischen dann noch? Jetzt fällt es mir wieder ein, für den Jaguar gab es ein CD-ROM dann noch. Und da hat man doch einfach schon gesehen, wenn eine Hardware sich nicht gut verkauft oder wenn ich vielleicht den Markt ein bisschen ankurbeln will, dann mache ich das nicht dadurch, indem ich dem eh schon etwas schwächelnden Markt noch so eine Erweiterung aufnötige, die Leute erst kaufen müssen, um dann eventuell bessere Spiele, die aber dann nie rauskommen, zu nutzen. Aufnötigen. Also, das ist ein gutes Wort. Wie heißt es denn? Ja, aber kann man ja, fast auf, so sagen. Aufzwingen. Es ist eigentlich, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass so eine Hardware-Add-on-Erweiterung jetzt den großen Kick der Hardware gibt, die vielleicht ein bisschen schwächelt. Also N64 hat sich mit eben 20 bis 25 Millionen Exemplaren immer noch gut verkauft, aber das Super Nintendo hatte mindestens das Doppelte und fast an das Dreifache abgesetzt und nachher mit dem GameCube gibt es noch weiter runter, aber 25 Millionen hört sich dann schon nach, ich glaube, wir müssen da noch was machen. Ne? Und da das 64DD, was eben so weit nach hinten geschoben wurde, wenn es vielleicht früher gekommen wäre und dann immer noch sinnig zu einem vernünftigen Preis gegangen wäre, hätte ich mir vielleicht eher was vorstellen können, auch wenn es doch weit hergeholt ist, damit noch quasi die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Um ehrlich zu sein, das passt zwar überhaupt nicht da rein, aber ich habe auch deswegen gedacht, dass ich Kinect nicht verkaufen würde. Was ja eigentlich ein ganz anderes Thema ist, weißt du, weil es ja eine Peripherie ist, mit der man sich ungefähr was vorstellen kann, was möglich ist. Oh, ich kann jetzt vor meinem Fernseher rumhampeln, ich kann mich filmen lassen, ich kann sprachsteuern und so. Aber ich habe immer gedacht, so Peripherie, verdammt nochmal, letztendlich, das verkauft sich nicht. War ja auch beim, gab es nicht auch ein HD-DVD-Drive für die Xbox 360? Ist ja auch eher so ein Ladenhüter gewesen. Wobei es da ja aber auch an dem verlorenen Format auch, ja, aber da konnte der Xbox jetzt nichts für. Nö, das stimmt schon, aber naja, wenn man sich auch noch ein Laufwerk extra für die Konsole dazu kann. Warum sollte man das machen? Ich würde ja auch, ich habe ja gar keinen Bock, dass ich möchte, wenn ich Geld in die Hand nehme und was kaufe im Laden, dann will ich ja auch sofort wissen, wofür es brauchen, möchte ja auch geil drauf sein. Ja, und das bin ich auf dem Laufwerk nicht. Genau, das war der Vorteil der Konsole eigentlich, dass du alles in einem Paket drin hast und ich wollte eben auch, also ich hätte dort nicht wieder das Computererlebnis haben wollen, oh, du hast so viel Geld für ein C64 ausgegeben, oh, du brauchst noch mindestens für fast 2/3 des Geldes ein Diskettenlaufwerk, damit du überhaupt Spiele dann laden kannst und machen kannst. Aber das wäre mir komplett auf die Nerven gegangen. Das hat Nintendo an sich wohl wahrscheinlich auch in der Form erkannt, weil die haben eben den Release immer sehr weit dahin geschoben. So erste Anzeichen für das 64DD gab es eben schon 1995, bevor das N64 rausgekommen ist, wo die dann schon solche Creator-Software bauen wollten, was später, ja, oder besser gesagt, das war so eine Erweiterung von Mario Paint damals, ne, wo du dann Bilder malen kannst, aber dass du auch selber Figuren kreieren kannst und später Level irgendwie sowas bauen kannst. Da wurde das ja schon angetextet und dass sich gegen Ende der Lebensspanne des N64 fast schon da in Japan mal kurz das auf den Markt geschmissen wurde und sie sich nicht mehr getraut haben, überhaupt die Hardware in den im Rest der Welt rauszubringen, ist ja sehr bezeichnend. Das, was ich mit dem Iwata Asks Interview dann nochmal ausführen wollte, war, da waren ein paar sehr, sehr interessante Erkenntnisse für mich, wo ich das zuletzt gelesen habe. Ocarina of Time wurde eben dafür entwickelt, aber dadurch, weil der Speicher dort nicht vernünftig funktioniert hat und du nicht so schnell von der Disk lesen konntest, als wie vom Modul, konnte zum Beispiel Link, der darauf gebaut hat, du konntest ihn nicht bewegen, nicht steuern, ja, weil die Animationsphasen, die Link hatte, waren so aufwendig, dass die erstmal von Diskette hätten geladen werden müssen und Link hat sich nicht vernünftig nach vorne und hinten bewegt. Die mussten erst aufs Modul wechseln, um überhaupt die Geschwindigkeit zu haben, damit Link die Animationsphasen geladen werden können. Und das sind alles so Gegenstände, so Sachen, wo die eigentlichen ursprünglichen Planungen, dass Ocarina of Time ein 64-CD-Spiel sein soll, dass später die Erweiterungen, die gekommen sind, das, was wir als Master Quest zum Beispiel kennen, die erweiterbaren Level, die dazukommen, oder später auch Majora's Mask war ja auch dann gedacht, nach, wenn wir schon Ocarina of Time mal zu tun machen, machen wir das Bonusspiel dann als 64-CD-Spiel. Es hieß Zelda Ura, URA, war es das lange Zeit bekannt in den Zeitschriften als Bonus-Zelda, ist letzten Endes auch als Modul rausgekommen. Das hat ja anscheinend noch viel weniger dann funktioniert mit den langen Ladezeiten, die darauf gewesen sind. Da haben die auch ein Modul gemacht und auch sogar mit Expansion Pack. Aber was gab es denn noch? Da gab es doch noch irgendein F-Zero-Spiel fürs DD, genau, und auch noch Doshin the Giant. Genau, ich lese ich führe die Sachen hier einmal auf. Die Sachen, die released wurden, waren das F-Zero X Expansion Kit, was eine coole Sache gewesen ist. F-Zero X hatte sehr coole Strecken eben da gehabt und du hattest eben einen Streckeneditor, wo du dann selber irgendwas bauen kannst. Das ist eine sehr coole Sache. Es gab ein Golfspiel in Japan, Japan Pro Golf Tour 64. Doshin the Giant wurde dafür veröffentlicht. Ein God-Game, ein bisschen Black-and-White-Style, was nachher auch nochmal in einem Remake für den Gamecube rausgekommen ist. Ich hasse dieses Spiel ohne Ende. Ich fand die Figur super unsympathisch. Ja, ich habe das mal gespielt. Sein Bauchnabel, der wie ein Penis aussieht. Wie ein Penis. Habt ihr mal gesehen, wie der Penis aussieht, wenn er die Landschaft hebt und so? Achso, mit dem Gubbelarm dann so. Ja. Es war eben ein großes übernatürliches Wesen, das dann Populus, Black and White, Computer-Style dann eben God-Game irgendwie die Welt verändern kann und dann, ich weiß nicht mehr, ich hab's einmal reingeworfen, ich hab's mir günstig gekauft auf dem GameCube, die Version, die rausgekommen ist und gleich wieder rausgeschmissen. Ich mag es nicht. Typisch ist dieser Spiele, so alle paar Jahre macht Nintendo mal so ein ganz komisches Spiel, was niemand mag und was alle Leute auch völlig schräg finden und was ein ganz komisches Design hat. Was gab's denn noch? Es gab zum Beispiel mal für GameCube so irgend so einen komischen, so ein Flipper-Strategiespiel, das hieß Obama oder Odama. Odama meinst du mit dem Mikrofon. Das Pinball-Spiel mit dem Mikrofon. Das hätten sie heute bestimmt nicht mehr so genannt. So ein im mittelalterlichen Japan war das, glaube ich, ein Flipper-Spiel zu machen, hat es dann noch das Mikrofon unterstützt. Ja. Damit es auch richtig bescheuert war. Flipper-Strategiespiel mit Mikrofon. Ja, wenn Nintendo schräg wird, da werden sie richtig, richtig schräg. Ich stelle mir sowas immer ein bisschen vor. Vieles ja, Shigeru Miyamoto geht in seinen Garten und sieht dort zwei Schnecken, die gerade gehen und schon, Nintendox ist geboren. Ja, und vielleicht hat er irgendwann seine Frau, die ihm erzählt, oh, ich hätte schon immer gerne ein Flipper-Spiel gehabt mit Mikrofon, dass man seine Truppen befehligen kann. Strategie-Flipper-Spiel, das wäre doch genau. WarioWare ist eigentlich auch so ein Ausreißer. WarioWare ist eine meiner Lieblingsserien. Nee, die ist auch cool. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Na, auch meine Schwestern spielen es ohne Ende auf dem Gameboy und dem DS. Das ist fantastisch. Ist auch Intelligent Systems, WarioWare. Das sind die Leute, die Fire Emblem gemacht haben, Paper Mario und solche Sachen. Das sind wirklich, also eins der meiner Lieblingsentwicklerteams bei Nintendo. Beim Thema Wario fällt mir gerade noch was ein. Du müsstest es jetzt vielleicht mal googeln, weil ansonsten ist es vielleicht riesiger Schwachsinn. Aber ich glaube, dass durch das Import N64, was ich hatte dann irgendwann auch mal die japanische Version von Mario Kart, die auch dankenswerterweise auf dem US-Gerät lief. Ich glaube, da hat Wario ein deutsches Sprachsample gehabt. Aber du müsstest das mal nachgucken. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, was er gesagt hat, aber ich weiß irgendwie, dass da was ganz Lustiges war. In was für einem Spiel? Bei Mario Kart 64. Das hat er in der deutschen Version nicht gehabt, aber ich glaube, in der japanischen hat er irgendwas Deutsches gesagt. Irgendwas, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Ich kann mich so bei deutschen Sprachsamples immer nur an Windjammers auf dem Neo Geo erinnern, weil du dort das war das Pong-Frisbee-Spiel, eins meiner Lieblings-Arcade-Games. Da gab es einen Deutschen, der immer deutsche Sprachsamples habe, so Raketenwurf. Aber so dieses japanische Deutsch mit Stechten. Also Mario Kart. Ich glaube, er hat so einen Mist oder irgendwas gesagt. Ein Mist müsste es gewesen sein. Kannst du dann ja einfach einbauen da im Podcast an der Stelle. Ja, ich. Danke, dass ich jetzt dann dieses Spaß-Sample raussuchen muss und werde ich machen. Ich habe das Spiel. Gut, ich habe es bei meinen Eltern jetzt wieder. Nein, ich werde es. An dieser Stelle kommt jetzt Varo, der gesagt hat. So ein Mist! Ist es nicht toll? Ja, hat mich gerade 25 Minuten gekostet, aber für euch mache ich doch alles. Um kurz zurückzugehen zu deiner Frage, Trant, fürs 64DD kam noch ein SimCity 64, war das letzte Spiel, was dafür rauskam. Was sich cool anhört, es gab, glaube ich, SimCity 2000 auf dem N64 als Rohversion. Ich denke mal, ich weiß nicht, was der Vorteil natürlich bei der Speicherdiskettenversion, damit du wahrscheinlich wesentlich mehr Terrain oder wesentlich mehr Städte dann speichern und machen kannst. Terrain. Was, das ist ein normales deutsches, französisches Benjamin Wort. Benjamin Blümchen Deutsch ist das. Terrain. Ja, SimCity 64 hieß es und ist nicht zu verwechseln mit SimCity 2000. Die waren aber beide eher so realistisch und trocken, oder nicht so wie das Super Nintendo-Ding. Das ist das Einzige, was ich mag. Ich finde es auch echt super. Ich habe es auch zuletzt nochmal dank Emulator so gespielt, dass ich es endlich mal nicht mehr über Nacht anlassen muss, um zu sehen, wie meine Städte sich entwickeln, sondern einfach vorgespult, wenn ich dann irgendwas gemacht habe. Sonst habe ich es immer dann aufgebaut und über Nacht stehen lassen, am Morgen geguckt, meine Stadt noch steht oder nicht. Habe ich aber auch verschlungen auf dem Super Nintendo. Genau der richtige Grad an Simulation, aber auch die leichte Steuerung und der Nintendo Fun-Faktor, der dazu kommt. Das ist mir abgegangen bei vielen anderen Versionen. Aber du hast dann dein Originalmodul an den PC angeschlossen für den Emulator, ja, oder? Ich habe mein Originalmodul, ich habe mir extra so eine Auslesestation geholt, weil ich weiß, man soll sich keine ROMs aus dem Internet holen, und dann habe ich mir für viel Geld so eine Auslesestation geholt und das ausgelesen, mein eigenes Modul, und auf dem PC dann mit einem selbstgeschriebenen Emulator dann gespielt. Das ist jetzt nerdig, aber ich habe erst für 80 Euro vor kurzem so ein Ding gekauft, so ein USB-Adapter, wo man Super Nintendo und Mega Drive Module über USB an den Rechner anschließt, um sie in Emulatoren benutzen zu können. Das finde ich sehr cool eigentlich. Das heißt Recode, ne? Das Teil. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil es Schleichwerbung ist, aber das habe ich mir gekauft. Weiß nicht, ob ich es jemals benutzen werde. Der einzige Grund, der mir einfällt, man kann damit auch die Spielstände seiner alten Module backuppen, weil ja irgendwann werden mal zwangsläufig die Batterien abrauchen. Das ist gut, und dann hast du das vorher da runtergezogen, zum Beispiel bei Final Fantasy 6 oder so. Ich traue mich gar nicht mehr, die Module mal einzulegen, weil meine Spielstände alle den Jordan gegangen sind. Überrascht, wie lange die Batterien doch halten. Das kann ich damit halt wirklich tatsächlich, könnte ich das machen, das da draufstellen, dann könnte ich halt das backuppen auf den Rechner. Ich kann mit Sicherheit nur sagen, dass das einzige Spiel, was bei mir die Batterien leer waren, ist Mario Paint gewesen. Da waren sie aber auch schon vor Jahren dann leer gewesen. Dann meine schönen Kreationen, wie ich Mortal Kombat Szenen nachgestellt habe. Und Super Stunt Race FX. Wollte ich auch immer Nachfolger auf dem N64 haben. Gab ja, auch leider das keinen. War toll. Eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. Immer noch, ich habe so viele Zeiten gebrochen dort, Rekordzeiten, das war geil. Ist aber heute auch relativ schlecht spielbar oder schlecht gealtert, sage ich mal. Ich finde es schade, ja. Grafisch ist es schon sehr, sehr speziell. Es wäre für mich, es war eins der frühen Polygonspiele mit Super-FX-Chip gewesen auf dem Super Nintendo. Ich habe ein bisschen meine Hoffnung in Excitebike 64 gesetzt, auch, ich weiß nicht warum, ich habe da irgendwie das irgendwie auf eine ähnliche Stufe gestellt, von wegen 3D und so weiter. Ich habe es leider nie gehabt und nie spielen können. Das habe ich zu Hause. Ja, hast du vorhin erzählt, also da würde ich mir bei Gelegenheit gerne mal anschauen wir es. 64DD war eben nochmal das letzte Aufbäumen vom N64, um zu gucken, was da klappt. Es war aber eher kein Aufbäumen, das war ein trockener Furz. Ausgegangen mit einem Wimmern sozusagen. Ja. Tschüss, ich gehe. Mach die Tür zu. Jo. Yoshi. Aber man müsste sich jetzt mal vorstellen, was wäre denn eigentlich passiert, wenn jetzt Nintendo wirklich gesagt hätte, jetzt meinetwegen nicht Ocarina of Time, aber sie nehmen Majora's Mask und bringen das nur für 64DD raus. Würden ja, niemand würde es kennen, niemand würde es haben. Weiß ich nicht, vielleicht hätten sie davon noch eine Million verkauft. Und heute muss man ja sagen, bei all den, ich meine jetzt irgendwie mit dem, wo Sammler und so die ganzen Internetbörsen alles durchstöbern. Ich glaube, da wird jeder irgendwie schauen, jeder halbwegs sammelnde Nintendo-Fan, dass er halt ein 64DD und Majora's Mask zu Hause hätte. Also wenn Majora's Mask wirklich in der Form nur fürs 64DD in Japan rausgekommen wäre, dann, so wie ich mich kenne, ich würde wahrscheinlich ein Heidengeld dafür ausgeben, um das zu spielen. vor allem, es hätte sich für mich ja auch gelohnt, weil ich liebe Majora's Mask. Wenn ich das Spiel dann so entdeckt hätte, das wäre schon geil gewesen. Aber ich glaube nicht, dass sie dann 1 Million davon abgesetzt hätten. Zelda-Name hin oder her, es wäre dann mehr ein Geheimtipp geworden, leider. Was wir eigentlich nochmal hätten machen können, wir hätten mal vorher schauen können, welche Nintendo 64-Spiele es eigentlich auf der Virtual Console gibt und welche wir davon speziell empfehlen würden. Also im Grunde die Sachen, die wir alle so besprochen haben, es gibt den Großteil der N64-Geschichten hier. Und ich kann ja, während wir dann weiterreden, einfach mal die Wii anmachen und gucken, was es denn dort alles gibt in der Virtual Console und dann sagen, was man kaufen sollte oder nicht kaufen sollte. Ich lag ein bisschen daneben mit den 25 Millionen, weil es sind anscheinend noch mal ein bisschen mehr dazugekommen. Ja, es waren tatsächlich am Ende seiner Lebenszeit hat das Nintendo 64 dann knapp 33 Millionen Einheiten verkauft weltweit. Was schon sehr, sehr respektabel ist, finde ich. Das ist auf jeden Fall respektabel. Gegen Ende sind auch einem immer diese Pokémon N64 um die Ohren geflogen. Ja, die waren aber so ganz blau, gelb. Die roten Bäckchen, ne? Ja, rote Bäckchen noch drauf. Und es gab auch mal transparente gegen Ende. Ja, wobei die auch nicht schön waren. Nee, aber... Also irgendwann, wenn Nintendo, wie bei vielen Konsolen, das gab es beim Super Nintendo zwar nicht, hat mit dem N64 zwar angefangen, dass sie sehen können, die Hardware setzt sich nicht mehr so direkt ab, lasst uns dann Revision machen. Ob es anders farbig ist, ob es transparente Hardware dann hat. Ich habe transparente Gehäuse immer gehasst. Ich finde fand auch die blöd. Bei Gameboys scheiße, ich fand die beim N64 scheiße, ich fand die auch diese transparent grüne Xbox scheiße. Transparentes Plastik sieht einfach kacke aus. Ich habe die transparent grüne Xbox, ich finde die geil. Ja, okay. Ja. Aber das Gute ist, bei der Xbox, da siehst du, das fand ich immer ein bisschen scheiße bei den transparenten Geräten, dass wenn die Platinen ein bisschen hässlich aussahen, ne, und du dann einfach dieses ganze Gekröse darunter siehst, die Xbox war wenigstens geschlossen innen drin, dass du nicht die Technik sehen konntest, sondern nur, dass das Gehäuse dort hattest. Ich fand das transparente Zeug auf dem N64 nicht schlecht, was eine wirkliche, also Schande waren wirklich die Pikachu-Sachen dann dort. Ne? Die haben es aber auch dann so richtig auf diesen... Richtige Vergewaltigung war das. Ey, die haben es richtig auf diesen Stil umgezogen. Das Anschaltlämpchen waren die Bäckchen von Pikachu. Ja? Wie gut ist es. Ne? Du hast also, wenn du es angeschaltet hast, haben die Bäckchen rot geleuchtet. Ich glaube, da war es Simon, der hat auch mal eine Geschichte erzählt, dass ihn jemand sich neues N64 kaufen lassen. Das Einzige war nur das Pikachu-Ding, was erhältlich war. Das heißt, dass er seine Pillermann stinkt oder sonstigen das güldene Auge Spiele dann mit einem Hey You Pikachu N64 dann spielt, mit den roten Bäckchen, die dann dazukommen. Das hat wohl die Verkäufe ein bisschen angekurbelt, für mich hat es nicht mehr so viel bedeutet dann. Wobei man ja sagen muss, heute, also Nintendo 64 kriegst du echt hinterhergeschmissen. Es gibt ein paar auf jeden Spiele, Fall. Die sind relativ teuer, aber die Hardware kannst du halt echt für 15, 20 Euro irgendwie kaufen. Ja, und vor allem auch selbst gute Spiele, also mit Ausnahme einer Handvoll seltener Spiele, die ein bisschen mehr kosten, die kosten hier auch, selbst bei eBay und so weiter, nicht wirklich die Welt. Dass du, wenn du das authentische Erlebnis haben willst, wo du ein bisschen aufpassen musst, ist, glaube ich, wenn du es dann gebraucht holst, die Controller sind mal scheiße. Ja, und die sind auch tatsächlich, wenn du da neue Original-Controller irgendwo noch finden willst, dann sind die wieder richtig teuer. Das kriegst du, glaube ich, fast gar nicht mehr. Ja, das ist eine Sache, wo du dann ein bisschen drauf achten musst. Aber ansonsten kannst du dich dadurch, dass da sehr, sehr viel verfügbar ist und du an Highlights dich auch ganz gut eindecken kannst, kannst du das Erlebnis, ein N64 selber zu besitzen, immer noch einigermaßen ganz gut replizieren. Aha, natürlich, das funktioniert schon mal nicht. Währenddessen mache ich elegant hier die ganzen Überleitungen, damit ich die Virtual Console laden kann. Wegen Online fällt mir auch ein, es gab doch auch mal ein Online-Modul fürs N64, oder? So ein Shogi, ja. Dieses Morita Shogi, eins von diesen Launch-Titeln war ein Online-Modul. Mit Kabel dran, was man in die Telefonbuchse stecken musste oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja, Nintendo hat ja immer mit solchen Techniken ein bisschen kokettiert, ausprobiert. Es gab ja das Satelliten-Download-System. Also wie sie es heute eigentlich auch noch machen, wenn man sich ihre Online-Plattform anschaut, ist ja auch mehr ausprobieren. Ja, lass uns mal testen. Wir wissen ja noch nicht ganz, ob es klappt, ob es nicht klappt. Nintendo hat, glaube ich, mit dem Super Nintendo ja dieses Satellaview-Satelliten-Download-System gehabt, wo man Super Nintendo-Spiele per Satellit runterladen konnte zu gewissen Uhrzeiten. Ja? Kennst du die Geschichte, Trant? Ich kenne nur den Namen. Zwischen 17 Uhr und 17.03 Uhr. Genau. Also es gab über Satelliten, also die Satellaview waren solche Kioske, Stationen, die in Game-Läden dann dort waren und die haben so funktioniert, dass dass zu gewissen Uhrzeiten auf einem Satellitenkanal, da läuft ja normalerweise das Programm, aber du kennst es so, über Satellit kann ja nicht nur dann das Fernsehprogramm gemacht werden, sondern es können auch andere Daten übertragen werden. Und eine halbe Stunde lang pro Tag hat dann eben Spiele sind dort gesendet worden, die nur diese Station empfangen konnten. Das ist lustig. Das erinnert mich auch an was anderes. Gab es nicht damals mal eine uralte Computersendung, die dann gesagt haben, schalten Sie jetzt Ihr Kassettenaufnahmegerät an und stellen Sie es vor den Fernseher. Wir übermitteln Ihnen jetzt die Daten. Genau so. Und da wurde am Ende der Sendung einfach mal gekrächzte gesendet, so bieb. Und dann hast du Daten bekommen über diese Fernsehsendung. Kann das sein oder habe ich das geträumt? Nee, es hört sich recht sinnig an. Du kennst es ja auch von solchen Set-Top-Boxen. Zum Beispiel, wenn jemand Premiere bei sich, oder mittlerweile heißt es ja Sky, bei sich daheim hat, da wird auch über die Kanäle zum Beispiel das Software-Update dann auch mit gebroadcastet. Ne, dann wird zu allen paar Minuten kommt neben dem Fernsehsignal auch parallel auf einem der Kanäle dann die Software quasi über die Satelliten oder Kabelleitung dann durchgeschachtelt. Und das war eben auch diese Satellaview-Geschichte beim Super Nintendo. Kosten denn N64-Spiele im... Die sind relativ teuer, die kosten 1000 Punkte, also 10 Euro. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Spiele teilweise ein bisschen überarbeitet sind. Also das PAL Wave Race läuft definitiv besser als früher und man sieht es daran auch, da sind zum Beispiel auch Werbebanner und sowas ausgetauscht, dass sie die Spiele schon nicht 1:1 da einfach reinhauen, also zumindest nicht alle. Es sind eine Handvoll Sachen, die sind leicht angepasst. Nintendo versucht, wenn es geht, die Originalmodule selbst in 50 Hertz und mit Balken reinzutun. N64 ist nochmal angepasst eben, dass die Balken weggemacht wurden im besten Fall und rechtemäßig, wenn dort irgendwas an dem Logo nicht mehr drin ist, dass dann eine Musik nochmal ausgetauscht wird oder irgendeine Grafik dann weggemacht wird. Also Search by Game Title, Search by Category. Mal gucken. Also Nintendo hat schon drauf, diese Musiken zu machen. Ich liebe die V-Shop-Musik. Ja, die ist schön. Die ist schön geil. Die hat Budi auch eine Zeit lang als... Die ist super, kannst du nichts dagegen sagen. Budi hat die eine Zeit lang als Klingelton gehabt. Ne? Da wusste man, wenn jemand dann anruft. Wenn man hier sich nach System die Virtual Console Sachen anguckt, das N64 ist schon sehr unterrepräsentiert hier. Ne? Du hast 79 Spiele fürs NES, gerade 63 fürs Super Nintendo, du hast 72 fürs Mega Drive, aber nur 21 fürs N64. Aber dafür, ich gucke mir das gerade schon hier im Netz an, das sind eigentlich ausnahmslos gute Spiele. Die schlechtesten sind Cruisin' USA, dann besagte Yoshi's Story. Story? Yoshi's Story. Einmal so ausgesprochen und schon hat man den Ruf weg. Danke sehr. Ansonsten sind es eigentlich nur wirklich coole und bekannte Spiele. Auch ein anderes Spiel, über das wir gar nicht gesprochen haben, ist Bomberman Hero. Muss man aber eigentlich auch nicht groß, ist halt Bomberman mit ein bisschen 3D-Gedöns drin. Ich wollte immer einen Bomberman haben, die Entscheidung stand bei mir davor, welches N64-Spiel holst du dir zu dieser Weihnachtszeit, und es war zwischen Diddy Kong Racing und dem Bomberman-Spiel, aber ich glaube, es war nicht Bomberman Hero. Ich glaube, es gab vorher Bomberman 64. Es gibt eigentlich alle guten. Ja, wir gehen einmal kurz durch. 1080 gibt's da, haben wir geredet. 1000 Punkte ist, glaube ich, heute noch die 1000 Punkte wert, wenn man auch ein gutes Star Wars spielt. Bomberman Hero kenne ich persönlich nicht. Da würde ich 10 Euro, kann man gucken, ob man die ausgeben will. Cruisin' USA, nein. Nein. Bloß nicht. Ja. F-Zero kann man auf jeden Fall machen. Kirby 64, The Crystal Shards, für die Leute, die dann kein Exemplar mehr abbekommen Kirby haben. Kirby-Fans, würde ich sagen, die schlagen zu. Genau. Kirby-Fans schlagen zu. Anne freut sich auf jeden alle Fall. Alle anderen spielen Probe. Ja. Lighted Wars, dieses hier, Star Fox 64, 1000 Punkte, würde ich auch ja sagen, obwohl, wenn man ein 3DS hat, sollte man vielleicht auf das 3DS Remake dann warten. Mario Golf, 1000 Punkte. Könnte ich mir immer auf den Zahn legen, ist bestimmt gut. Könnte man auf jeden Fall. Mario Kart 64, ich bin eben Diddy Kong Racing Fan mehr, aber wenn es hier nicht verfügbar ist auf dem Service wegen Rare, kann man, wenn man auf Fun Card steht, ich glaube, das kann man sich schon mal geben. Mario Party 2, nicht 1, nicht 3. Ich glaube, gilt aber somit als das Beste. Das okay, dann ist es durchaus sinnvoll, dass es eben der Zweier nur hier ist. Mario Tennis mit 1000 Punkten, hast du auch dich drüber ausgelassen. Sehr gelobt. Auf jeden Fall, jetzt scrollen wir zur nächsten Seite. Da sieht man auch die Sachen, die ich mir gekauft habe auf meinem 64. Ogre Battle 64, wo ich mich sehr darüber freue, dass es das auch endlich als offizielle Version hier gegeben hat. Ich habe mal gehört, dass die Ogre Battle Spiele immer einen Untertitel hatten, der an Queen-Lieder orientiert war. Also Let Us Cling Together ist wohl auch ein Queen-Titel, kann das sein? Der Entwickler der Ogre Battle und Tactics Ogre Serie ist ein großer Fan von Queen und hat dann entweder Liedtitel oder Zitate aus den Liedern als Untertitel benutzt. Ne? Also March of the Black Queen. Ich komme nur gerade drauf, weil da drunter steht halt Person of Lordly Caliber. Was soll das denn heißen? Einfach mal ein paar Wörter hingeschrieben. Ja, also ich warte noch auf Ogre Battle Fat Bottomed Girls oder irgendwie sowas. Das wird auch bestimmt ganz interessant sein. ich muss mal gucken, irgendwo gab es Design-Dokumente zu Tactics Ogre und dort hieß es zum Beispiel nicht Let Us Cling Together, sondern Bohemian Rhapsody. Ich glaube nicht Bohemian Rhapsody, aber was anderes. Es war auch nicht I Want to Ride My Bicycle. aber auf jeden Fall findest du da sehr viele Queen-Zitate oder sowas oder Princess of the Universe von mir aus. Ogre Battle 64 haben wir ja vorhin kurz gesagt, das ist eben ein Echtzeitstrategie-RPG-Mix, den es eigentlich nur in den USA gegeben hat, konnte ich eben wegen Umbaumangel und nicht vernünftigen Importmodulen hier spielen. Ich hatte auch keinen Import N64. Deshalb habe ich mich gefreut und habe auch noch das Geld ausgegeben, um es hier raunzuladen. Ich habe die japanische Version bei mir stehen, einfach im Regal, komplett umgespielt. Gab es da günstig. Paper Mario habe ich mir gekauft, da sind die 1000 Punkte auf jeden Fall wert. Also Paper Mario ist fantastisch, immer noch. Pokémon Puzzle League auch ist, gut. Man kennt es mittlerweile als Planet Puzzle League, glaube ich, auf dem Nintendo DS und hieß früher Tetris Attack auf dem Super Nintendo. Einer der wirklich sehr, sehr gelungeneren Tetris-Klone, wo du dann verschiedene so Blöcke wie von so einem Kinderspielkasten oder sowas, die du dann hin und her schiebst. Also ein Tetris-Klon, aber auch sehr, sehr gelungen. Hier natürlich in der Pokémon-Fassung. 1000 Punkte kann man gucken, ob es einem das wert ist. Es ist ein sehr gutes Spiel. Kommt mir vor wie bei einer Versteigerung. Trotz oder gerade wegen Pokémon-Lizenz. Pokémon Snap, ich glaube nicht, dass ich 1000 Punkte für ein Fotografier-die-Pokémon-Spiel ausgeben würde. Das würde, ich weiß nicht, mit wem ich das besprochen habe, aber das würde eigentlich ein sehr gutes 3DS-Spiel ergeben, mit diesem Augmented Reality-Krimskrams. Ne, weil es ist ja schon ganz geil, wenn du den 3DS bewegst. Es kann sich ja wirklich wie so eine Fotokamera im Face Raiders, ist ja quasi das Spiel, was es da schon am besten da darstellt. Und Pokémon Snap, läufst du da rum und da siehst du dann einfach hinter deinem Sofa da einen kleinen Enton da hervorlugen, dass du den fotografieren kannst. Das wäre ziemlich lustig. Super. Das würde auch voll zu dieser letzten Werbekampagne passen. Stimmt, ja. Wo die da immer in der Gegend rumstehen. Genau, das würde ich mir am ehesten vorstellen, aber in dem Sinne keine 1000 Punkte dafür ausgeben. Sin and Punishment, die japanische Version dafür nochmal erhältlich gewesen. Hast du gar nicht runtergeladen? Habe ich runtergeladen, downloadable. Aber du hast es nicht downloaded. Ist nicht auf deiner Konsole. Ach so, habe ich nicht mehr. Ich habe meine Wii irgendwann mal aktualisiert, aber es müsste eigentlich da sein. Warte mal, ich gehe mal kurz rauf. Was heißt die gelbe Sonne? Die gelbe Sonne, das Hanabi-Festival, das Kirschblüten-Festival. Was Nintendo gemacht hat, war, die haben Importspiele rausgebracht auf der Virtual Console, die es so bisher in Deutschland nicht gegeben hat. Und das ist die gelbe Sonne, oder? Die gelbe Sonne bedeutet, das Spiel gab es vorher nicht dort. Bedeutet für mich als Spieler, ich weiß, oh, dieses Spiel kann ich in Deutschland nicht gekauft haben. Bedeutet aber auch, Nintendo kann mehr Geld dafür latzen. Oder ich müsste mehr Geld dafür latzen, um das dann zu besorgen. Anstatt 1000 Punkte, also 10 Euro kostet es 1200, 12 Euro. Habe ich ausgegeben für. Ja, ist aber auch okay für so ein Spiel. Ist okay für so ein Spiel, ja. Auch selbst, ich weiß nicht, ob man heutzutage sagen würde, wahrscheinlich kriegst du den Wii-Nachfolger auch für das gleiche Geld mittlerweile nachgeschmissen. Ob man es dann deswegen haben muss oder nicht haben muss, ich weiß es nicht. Super Mario 64 über jeden Zweifel haben. Kann man auch 100 Euro ausgeben für ja. Super Smash Brothers. Würde wahrscheinlich keiner von uns kaufen. Nee, da würde ich auch eher zur, ganz im Ernst, wirklich zur GameCube-Version greifen, weil die wirklich von allen auch als die beste angesehen wird. Und wenn nicht GameCube-Version es sein muss, wirst du auch mit der Wii-Version zufrieden, wenn du überhaupt was in der Art haben willst. Und wenn du es mit Sonic spielen willst. Majora's Mask auch alles wert. Ocarina of Time auch 1000 Punkte, egal welche Version man hat oder nicht hat. Wave Race 64 würde ich auch immer noch für 1000 Punkte kaufen. Aber wir hätten jetzt mal raten sollen, was auf der letzten Seite ist, okay. Ja, Yoshi Story ist auf der letzten Seite. Zu Recht. Ja, und auch, man sieht es wie der verstoßene Bruder ganz alleine. Hm. Ja. Die hätten es eigentlich noch ganz nach unten machen müssen, obwohl da drüber gar keine Retarded Spiele mehr sind. Retarded Stepbrother. Genau. Das Angebot ist überschaubar, aber man sieht, es gibt mit einer Handvoll Ausnahmen auch fast nur Nintendo N64. Es gibt sogar mehr Neo Geo Titel. Das muss man sich mal. Ein Spiel, was nicht von Nintendo jetzt war? Ist Bomberman Hero, glaube ich, könnte von Nintendo. Könnte von Hudson gewesen sein, aber ich glaube, Ogre Battle war wahrscheinlich auch nicht also von Nintendo. Also Ogre Battle ist, ich glaube, von Nintendo gepublished worden. Aber sonst ist es mir noch nie aufgefallen, vorher in 5 Jahren wie, es gibt nur Nintendo-Spiele. Man kann natürlich, bei Nintendo war es noch prädominanter als bei anderen Herstellern, die machen nun mal die besten Spiele für ihre eigene Konsole und für viele ist es auch nur der Kaufgrund. Und wenn man nur Nintendo-Spiele haben will, man ist glaube ich auch mit der Wii Virtual Console gut am Fahren und muss sich jetzt keine N64 selber besorgen. Für die selteneren Titel, für die einzigartigen Sachen, spricht aber nichts dagegen, sich so eine kleine und mittlerweile auch eben günstige Hardware sich dann mit reinzupacken. Wenn ich jetzt auf unseren Counter dann sehe, glaube ich, haben wir auch die sinnvolle Länge dann bekommen. Hast du denn da noch was? Oder? Nee, haben wir jetzt 4 Stunden schon voll? Wir haben 4 Stunden haben wir schon voll, ja. Boah, ist aber ja nichts mehr jetzt. Irgendwas muss da noch sein. Nö, was soll noch sein? Ich finde es aber auch gut, wenn es ein halbwegs überschaubares Angebot von so einer Konsole gibt. Ich glaube, wenige Leute werden dann sagen... Das Netzteil war ganz schön. Welches? Netzteil war ganz schön. Weil man es in die Konsole stecken konnte. Ja. Das haben wir noch zu sagen. Und? Es hat unten 2 Gummifüßchen gehabt und hinten dann wieder nicht mehr. Also es hatte nur 2 Gummifüßchen und nicht 4, was ich dumm fand. Was war das denn jetzt hier gerade? Entschuldigung, ich habe weitergeschaltet auf meinen Computer aus. Porn? Ja. Aus den, was? Du hast nichts gesehen, das schneide ich auch alles raus. Aber ich finde es auch schön, wenn man so eine ausgiebige Diskussion über das N64 jetzt hier gehabt hat, wo wir natürlich sehr, sehr wild teilweise von Spiel zu Thema zu hin und da gesprungen sind. Wir haben aber sehr erschöpfend eben über das Spieleangebot des N64 geredet und es wird auch jetzt niemand vorstellen, ich habe die eine Perle nicht besprochen oder das und das jetzt hier gemacht. 1-2 Sachen werden wir übersehen haben, aber ich glaube, es ist alles gesagt, was man zum N64 dann sagen muss. Wir können ja jeder noch ein Fazit abgeben. Können wir machen. Trant, lass uns doch bei dir anfangen. Wie hast du jetzt mit einigen Jahren Abstand, mit der ganzen Vorfreude, mit den Erlebnissen, die du mit dem N64 hattest, was denkst du heute über das N64? Was ist dein Fazit über Nintendos? Du hast jetzt wieder so bedeutungsschwanger angeteased, als hätte ich voll die wichtigen Sachen zu sagen. Ja, aber es kann auch ruhig ordinär sein. Was soll ich denn sagen? Och. Na, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, dass ich das Ding mir gut geredet habe, aber ich finde es auch gut. Ich habe die Zeit gemocht, ich habe die Spiele gemocht, obwohl ich eigentlich, habe ich auch öfter gesagt, das Spiel gefällt mir nicht, das macht mich nicht an, das finde ich nicht attraktiv, aber im Grunde hat mich da kein Spiel, was ich gekauft habe, enttäuscht, sondern alles, was ich hatte, was jetzt nicht so viel war, aber das hat mir alles viel Spaß bereitet und ich habe immer gedacht oder habe so wahrgenommen, dass der Qualitätsdurchschnitt der Spiele auf dem N64 höher ist als auf anderen Plattformen, was ja keinen Ausschlag gibt, weil wenn du jetzt von 300 Spielen irgendwie 20 gute hast oder von 1000 Spielen 50 gute. Da bleibt trotzdem nur die 20 genau. oder 50 guten übrig, ne? Und, ja. und es wiegt das dann natürlich. Ich weiß ja noch, für dich muss es, also ich stell's mir ein bisschen vor, du hast ja immer gesagt, du hast die PlayStation-Ära direkt zu Beginn dort verpasst, weil du eben dann die Augengeschichte damals gehabt hast. Ja. Und ich hab's halt nur bei Freunden erlebt, ich meine, da habe ich auch nur genug mitbekommen, aber. Also jetzt so rein vom technischen Standpunkt her, ich musste dann auch immer über so Sachen wie Nebelwerfer oder Wischiwaschi-Konsole oder was waren denn noch für Schimpfnamen? Nebelwerfer war schon das heftigste, ja. Leben, was du dann hattest. Aber das Verwaschene war auch immer, das Verwaschene stand auch immer heftig in der Kritik und das, also ich, abgesehen von dem Nebel fand ich die Sachen, die es da gab, alle hübscher irgendwie auf PS. PS1. Ja, muss ich auch sagen, es gibt... weil auch, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Zuckelige, Wackelige fand ich doof und das Blockige fand ich ja, doof. Ja, aber es gab auch viele Sachen... Entschuldigung, aber es gab auch viele Sachen auf dem N64, die per se einfach vom Design, es gab unglaublich viele westliche Spiele, die hässlich waren. Mir fallen natürlich die ganzen Prügelspiele ein, die wir vorhin kurz angerissen haben. Ja. Und auch das Nebelding, was du halt schon gesagt hast. Ich finde, das hat unheimlich viel bei vielen Spielen einfach kaputt gemacht. Deswegen kann ich nicht per se sagen, dass es... auf dem N64 die Spiele im Schnitt hübscher waren als auf der PS1. Das würde ich jetzt nicht mal unterstreichen. Es gab halt ein paar Sachen, die waren dann echt dafür sehr schön, wie eben in Mario oder auch in Banjo-Kazooie. Aber so in der Masse, da haben sich halt schon die technischen Schwächen, die das Gerät einfach hatte, dann auch umso deutlicher manifestiert. Mhm. Du kannst eben nicht einfach sagen, dreifache Power gegenüber der PlayStation 1 im Prozessor ergibt die dreifache Grafikqualität. Ja. So ist es eben letzten Endes nicht gewesen. Und ich kann es auch in der Hinsicht nachvollziehen. Fabian, was ist denn deine Meinung zum N64? Also ich würde sagen, das Nintendo 64 hatte wirklich viele, viele Tiefen und es hatte viele Höhen. Es hat mich auf der einen Seite enttäuscht, dass so viele Sachen, die vorher angekündigt waren oder versprochen worden waren, von dem Gerät einfach nie eingelöst wurden. Es war nicht die nächste Generation des Spielens. Viele Genres haben de facto einfach nicht stattgefunden auf dem Gerät, wie zum Beispiel Rollenspiele. Es gab nie das Final Fantasy, auf das ich mich gefreut habe. Es gab Spiele, die grafisch einfach hässlich waren, die mir überhaupt nicht zugesagt haben. Enttäuschungen wie Yoshi's Story. Es gab auf der anderen Seite aber auch viele Spiele, die überragend gut waren, die wir jetzt gar nicht groß nochmal im Detail beschreiben müssen, wie eben Mario oder auch ein Ocarina of Time, die für mich einfach auch tatsächlich, obwohl wir jetzt schon 3 Generationen später haben, einfach immer noch da sind und gut sind und ihre Berechtigung immer haben und haben werden. Von daher würde ich sagen, es war eine coole Konsole, auch wenn sie vielleicht nicht alles richtig gemacht hat oder so gemacht hat, wie man sich das vorher gewünscht hat. Aber ich glaube, es war auch damals ganz gut, dass Nintendo diesen in Anführungsstrichen Flop mit der Konsole hatte, weil es für die auch so ein bisschen so ein Wachrütteln war, weil sie vorher ja immer auch verschrien waren als so ein bisschen arroganter Hardwarehersteller, der sehr dominant auf dem Markt einfach war, und dadurch waren sie gezwungen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und mal zu überdenken, was wollen eigentlich die Konsumenten und was sollten wir vielleicht machen. Das hat zwar dann beim GameCube nicht so gut funktioniert, der sich ja nochmal deutlich schlechter verkauft hat in der Summe, weil es einfach, wenn man ehrlich ist, vom Design jetzt mal abgesehen, war das eine reine MeToo-Konsole, die genauso war wie eine PS2 oder eine Xbox und in Teilbereichen vielleicht ein bisschen besser. Mit dem Griff zum Wegschmeißen. Ja. Genau, aber in der Summe halt nichts Besonderes, und dann haben sie es halt später mit der Wii erst geschafft, tatsächlich wieder was Cooles zu machen, und das Nintendo 64 war da wirklich so ein bisschen die Wende einfach, was Nintendo darstellt in der Branche und vielleicht auch für sie, um mal zu realisieren, dass sie einfach da wieder sich mehr Mühe geben müssen oder einfach sich auch mal über den eigenen Status klar zu werden. Ja, ich würde bei den beiden Sachen, die ihr gesagt habt, also den Sachen würde ich auch dann eigentlich nur beipflichten. Es ist eben für das, was du als Gamer von Nintendo gewohnt hast, und Nintendo konnte sich während der NES-Ära und der Super Nintendo-Ära wirklich diese Arroganz erlauben, trotz der Konkurrenz, die durch das Mega Drive in Amerika speziell gehabt haben. Sie waren die dominanten Leute und konnten eben wirklich ihre eigenen Regeln bestimmen. Das hat aber in einem Umfeld, wo das N64 dann gewesen ist, mit den kleinen Fehlern, die es gab, oder sogar größere Fehler mit auf Modul setzen und dies und jenes, dass Sony und Sega, aber speziell Sony, so in die Bresche gesprungen sind, dass denen das Wasser abgegraben wurde. Da musste Nintendo ein Umdenken stattfinden, und das hat erst wirklich mit der Wii-Ära erst gegriffen, dass die in die Richtung gehen. Also der GameCube war noch ein bisschen ein Festhalten daran, an dem in den Augen der Gamer dieser leichte Abwärtstrend da dort entstanden ist, während Nintendo eben von 80% Marktanteil zu ganz, ganz unten abstürzt und Sony ganz nach oben dann dorthin geht. Das ist ja wieder fast dann jetzt wieder zurückgedreht worden, und du hast Microsoft noch als wirklich erstarkten dritten Teil, der dazu gekommen ist. Für mich hätte, wenn Nintendo diese Kurve nicht gekriegt hätte für mich im Nachhinein das N64 so den Anfang vom Ende oder sowas fast schon dargestellt. Es hört sich dann auch immer so dann tragisch an, aber auch wenn das N64 insgesamt vielleicht nicht das Potenzial ausgeschöpft, die es hatte. Ich denke lieber an diese Höhen dann zurück, die auch wirklich richtig hoch gewesen sind, an so ein Mario 64, was eben ein super tolles Erlebnis gewesen ist, an eine Sache, die wir gerade vier alle hier auch erleben, und Anne auch mit Zelda Ocarina of Time, ne? Das kommt. Oder eben auch Paper Mario, wo ich dann auch wirklich dahinter stehe, wenn ich sage, als Japaner-Rollenspieler, mir gefällt es besser als jedes Final Fantasy. Na, weil es einfach wesentlich stimmiger und alles ist. Ich erinnere mich lieber an diese Höhen, und das bedeutet für mich dann N64 und nicht um das versteckte Potenzial, und 64DD hat nicht geklappt und das und das und das, und ich musste 70 Mark für ein Expansion Pack ausgeben. Also behalte ich es lieber da in guter Erinnerung. Ich würde Anne jetzt nochmal kurz dazu bitten, du bist ja gerade dabei und spielst Ocarina of Time auf dem N64, ne? Thank you. Anne, sag doch mal, du hast dir vor kurzem, also einigermaßen vor kurzem, einen N64 geholt. Das habe ich, ja. Ja, erzähl doch mal, wieso hast du dir einen N64 geholt? Weil der N64 für mich was sehr Besonderes ist, weil ich es einfach nicht haben durfte. Selbst meine Nachbarn, die Rentner sind, schon damals waren, hatten einen N64. Und ich hatte keinen. Und mein bester Kumpel hatte zum Glück einen. Und wir haben sehr, sehr, sehr, sehr viele schöne Stunden davor verbracht mit Mario und Wave Race und alles, was es da so gab. Und es war einfach, also jetzt zum Thema von wegen Grafik und so weiter, also das war gar nicht so ausschlaggebend. Ich muss dazu sagen, ich war irgendwie 11 oder so, ja, als das Ding rauskam. Streichen über die Glatze. Und deswegen war es gar nicht so ausschlaggebend, ob das jetzt geil aussieht oder nicht. Es war vor allem geil, weil es auf einmal 3D war. Ey, du kannst bei Mario in die Bilder reinspringen und kommst dann in so eine geile Welt, wo alles 3D ist. Das war ein Wahnsinn. Oder du fährst bei Wave Race mit diesen geilen Teilen Jetski-mäßig übers Wasser und das Wasser kommt dir entgegen und das war einfach irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Und das sind halt so die Sachen, die ich damit verbinde und wo meine Mutter mich auch dann ewig hinterher telefoniert hat. Kommst jetzt auch mal irgendwann mal nach Hause? Nee, wir spielen noch mal Nintendo 64. Ja. Ja, deswegen habe ich mir aus nostalgischen Gründen einfach einen N64 geholt, ja. Und du hattest also, das, ich hätte gleich schon gesagt, schade, dass du es damals nicht gespielt hast, von wegen aus, weil das ist schon, N64 ist das, was zu der Ära, wo es rausgekommen ist, dann hat man auch das vernünftige Erlebnis dort haben können, ne? Wenn du zu der Zeit dann erlebt hast, mit 11, Mario 64, die Wave Race Geschichten, das ist ja genau das richtige Alter, glaube ich, um das aufzugreifen. Wir anderen in der Runde können da nicht ganz direkt dort mithalten. Was aber, ich habe dir dann ja nochmal, weil du das ja direkt damals nicht gespielt hast, Ocarina of Time nochmal das Modul dort mitgeben. Ich kann mich erinnern, wie ich dann eben 98 extra früh zum Laden gegangen bin und mir das geholt habe und 24 Stunden am Stück damit durchgespielt habe. Wie ist das Erlebnis jetzt, wenn du eine der größten Spieleperlen überhaupt, die jemals rausgekommen sind, die damals super funktionieren, die viele Leute wie wir jetzt nochmal wiedererleben durch den 3DS. Wie ist es dann das erste Mal jetzt Ocarina of Time auf dem N64 zu spielen? Also ich finde es schön. Also ich finde das Spiel generell schön. Also es passt halt super in die Zelda-Reihe rein. Also mit 1 und 2 bin ich ja aufgewachsen. Das habe ich gespielt, als ich noch kleiner war. Ach, pack da keine Zahl bitte drauf. Ja. Und mach mich nicht dann, traurig. Dann kam für das Super Nintendo Link to the Past. Das fand ich auch super geil. Und wenn ich das Ocarina of Time jetzt so mir angucke, es ist halt schön. Und man hat ein Pferd, Epona, voll super als Mädchen, geil, ein Pferd. Das ist aber eigentlich echt noch schön. Also es ist toll. Mal, bei welchem Zelda sehen denn die Figuren so scheiße aus? Ach so, ja, jetzt hier bei dem Twilight Princess. Nee. Bei dem Twilight Princess sehen die Dorfbewohner so total deformiert aus. Das deformierte Baby finde ich sehr lustig. Ja, genau. Der sieht scheiße aus. Und bei Ocarina of Time sahen die eigentlich auch schon alle ziemlich scheiße aus, aber es hat einen gar nicht so gestört. Nee, hat's auch nicht. Ich finde es immer noch echt eigentlich attraktiv. Es ist alles ein bisschen klotzig und so, aber wenn der Sonnenuntergang irgendwie, wenn die Sonne sich senkt und die Steppe irgendwie wird so rötlich in rötliches Licht getaucht, kann man sich immer noch angucken. Ich finde es immer noch echt hübsch, das Spiel. Ich finde es auch, es ist an sich dafür, dass wir zwar ein gutes Remake jetzt bekommen haben auf den 3DS, war Ocarina of Time für mich immer ein Spiel, was eigentlich ganz gut gealtert ist. Zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, heute würde man sagen, die Grafik sieht nicht mehr so toll aus, aber für mich war es damals ein Brett. Also ich habe zu Hause und es funktioniert ja noch so, wie es gedacht war. Also. Genau. Es ist einfach, du musst über deinen eigenen internen Schatten springen. Also ich habe es dadurch, dass ich viele Retro, jetzt mittlerweile Retro-Sachen, eben alte Polygon-Sachen ganz gern spiele. Du musst dich ein bisschen wieder runtergewöhnen, dann kannst du eben wieder PlayStation 1-Grafik ertragen und auch ja, wir sind einfach viel zu verwöhnt, jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind viel zu verwöhnt und wissen gar nicht zu schätzen, wie geil das damals war. Wir sind eigentlich unterwöhnt, wir bräuchten langsam mal wieder neue Konsolen. Na, finde ich persönlich, aber das ist auch Thema für einen anderen Podcast. Ja. Oh ja. So ein Turok könnte man heute nicht mehr spielen, aber so ein Zelda geht noch. Nee, habt ihr ja schon dann ausgeführt. Zelda hat so eine spezielle Ocarina of Time, so eine zeitlose Qualität, ob du es jetzt im Remake oder im Original dann dort spielen kannst. Die Sachen, die damals funktioniert haben, mit der Grafik, mit der Steuerung, die sind verfeinert worden, die sind verbessert worden, aber ich finde, Ocarina of Time ist noch nicht so überholt, wie es jetzt ein Turok wäre. Ey, und es hatte ein Lock-On-System, ne? Lock-On-System? Genau. Das haben wir alles ja dann ausgeführt, so dass du heute das in vielen Spielen noch findest. Ich finde eben Ocarina of Time, wenn du wieder ein bisschen reinkommst, selbst als solche Vielspieler, wie wir es sind, kannst du damit super wieder deinen Spaß haben und auch selbst das Remake, was nicht so extrem verändert wurde, hey, ich bin auch gleich wieder komplett drin. Also Fabian, du hast den Beitrag ja für Game One TV gemacht. Du hast es gespielt ohne Ende und hast sogar auch fast, wenn du das gar nicht geplant hattest, auch das Ding einfach durchgezogen. Ich habe sogar durchgespielt, ja. Ja. Ja, und das muss ja für was heißen, für ein Spiel, was du vor Urzeiten schon mal durchgespielt hast. Das hatte ich dann so gefangen und gefesselt. Ach, den Dungeon mache ich noch. Das war aber auch mehr so ein perverser Ehrgeiz. Ich wollte es dann einfach nur zu Ende spielen. Und habe dann auch diverse Male in den Guide geschaut, obwohl sie den Wassertempel schon vereinfacht haben. Die haben ein bisschen Farbsachen dann dort gemacht. Scheiß Wassertempel, wollte ich nur mal kurz einwerfen. Wo bist du denn gerade, Anne, im Spiel? Wir sind am Ende schon fast. Also ich habe alle 6 Weisen jetzt befreit. Mhm. Und jetzt geht's zum Endkampf eigentlich. Der ist nicht so schwer. Danke. Auch der Tempel ist nicht so schwer. Ey, wenn ich mich an diese ganzen Sachen zurückerinnere, speziell gegen Ende, ich habe das... Ey, der Wassertempel ist die Hölle. Ganz ehrlich, ich habe den Wassertempel immer gemocht, muss ich sagen. Also ich finde den furchtbar. Und der danach ist auch nicht besser, der Schattentempel. Der Schattentempel. Ach, bist du zum Schattentempel direkt danach gegangen? Ich, warte mal, ich war, glaube ich, eher beim... Das geht nicht, du musst ihn in einer Reihenfolge spielen. Nee, es gibt einige Sachen, du kannst ja auch den Wüstentempel eher nochmal dann... Hä? Dann nee, du musst ihn auch in einer Reihenfolge spielen. Du musst ihn in einer Reihenfolge spielen. Ist es in einer Reihenfolge? Ich bin mir da nicht mehr... Ja, ja. Genau, das ist, glaube ich, genau der Auge Grund. Auge der Wahrheit und so und ach... Du kommst ohne das Auge der Wahrheit zum Beispiel nicht... Ah ja, stimmt, du kommst damit nicht durch die Wüste, dann genau. Durch ohne ja, das Auge richtig, der Wahrheit. Genau. Die ganzen Parts. Ich will dir jetzt nicht spoilen, ich weiß nicht, ob du den Teil schon... Ich habe den kompletten Story-Twist vergessen, wo ich das zweite Mal das dann gespielt habe, was mit Sheik dann da komplett los ist. Ich habe es komplett vergessen, obwohl ich es dann nochmal durchgespielt Ernsthaft? Habe. Ernsthaft? Wie kann man das ich, nicht vergessen? Ich weiß es nicht. Ich habe es komplett vergessen, obwohl ich Smash Brothers gespielt habe und man genau weiß... Ja, eben. Du weißt es doch eh schon. Ich weiß es eigentlich, aber das war eine Sache, ich hatte das war ich weiß mein, es auch. Du kannst das war es mein zweites sagen. Durchspielen nach so 3 oder 4 Jahren damals. Ich hatte es echt komplett vergessen bis zum Ende. Und dann habe ich gesagt, ach ja, das stimmt. Das war's. Oh, und mir fällt in Sachen Ocarina of Time auch nochmal ein, als es damals rausgekommen ist. Ich war damals gerade nach Arnsburg gezogen, hatte dort meine erste eigene Wohnung und ich bin einmal dort bei der Arbeit umgeknickt und hatte, also ich bin Hast 4 Wochen gespielt? Nein, ich kann mich erinnern, ich war umgeknickt und hatte mir die Bänder da überdehnt im Knöchel. Das heißt, ich konnte nicht aufstehen mit meinem Bein dort. Sobald ich mich draufgestellt habe, war es aus der Arzt hat gesagt, bleib mal ein paar Tage zu Hause. Also habe ich dann mitten im Sommer dort Ocarina of Time dann nochmal dort weitergespielt. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich schon das 1/2. oder 2. Mal gewesen. Und ich konnte mich währenddessen nicht bewegen, weil ich sofort tierische Schmerzen hatte. Und das viele Tage bestanden nur aus schmerzhaft zur Toilette gehen und dann wieder zurücksetzen und noch Ocarina of Time weiterspielen. Also habe ich damit den Schmerz noch komplett verbunden im Kopf mit dem Wüstentempel. Das sind so wieder komische Erinnerungen, die wieder dann hochstechen. Der wiederum sehr einfach ist, muss ich sagen. Ja? Ja. Die Hexenentgegner dort am Ende, ne? Ja. Da sind die sehr vorhersehbar alles. Die beiden, die kommen. Ach, ist schon. Die Endgegner sind generell eigentlich leider nicht so. Nee. Das heißt leider, sie sind also einfach nicht so schwer in dem Spiel, nicht doch so herausfordernd. Der Trommeltyp ist schwer, findest ich. Du? Ja. Weil man da den Pfeil und Bogen benutzen muss. Ich bin gestorben, sofort. Also Anne, falls das Interesse dort besteht, wenn du Ocarina of Time durchgespielt hast und du noch N64 Sachen weiterspielen willst, Paper Mario gebe ich dir rüber. Yay. Ja. Weil das ich glaube, das könnte im Spiel genau auch. Nach deiner Kragen weiter sein. Ja. Alles, was süß und knuffig ist, genau wie Kirby. Her damit. Immer her damit. Süß und knuffig, her damit. Ich glaube, das sollte auch ein gutes Schlusswort sein. Hey, wir sind mittlerweile angelangt bei, oh Gott, ich will diese Zahl jetzt auch jetzt hier gar nicht nennen. Ich bedanke mich erstmal bei Fabian Trant und Anne, die sich alle für weit über 4 Stunden mit mir jetzt hier zusammengesetzt haben an verschiedenen Locations den ganzen Tag hinüber und eigentlich nur geschwallt und geblabert haben, während sie sich schön hätten entspannen und arbeiten können. Es war doch Arbeit. Und Entspannung. Ja. Vor allem werdet ihr aber nicht dann adäquat dafür bezahlt oder mit Ja, aber das werden wir ja normal bei der Arbeit auch nicht. Nee, das stimmt. Ja, eigentlich wir nehmen uns nur was aus der Kaffeekasse, wenn keiner guckt. Und versuchen du hast damit der Kaffeemaschine Bohnen mit nach Hause. Wir sind nämlich auch alles Praktikanten, das weiß nur keiner. Ach so, stimmt eigentlich. Ja, der Einzige, der angestellt ist, ist Sebastian. Der dann... Und wir alle sind Praktikanten, die drumherum. Aber wir haben auf jeden Fall uns sehr, sehr ausführlich über das N64 unterhalten. Und wie gesagt, nochmal mein Dank an euch alle, dass ihr euch die Zeit hier dafür genommen habt. Mir machen diese Konsolenumschauen immer eigentlich recht viel Spaß, weil natürlich kannst du dich nicht so in die Tiefe gehen, wenn du es wie bei nur einer einzelnen Spielserie machst. Aber dir kommt nochmal ins Gedächtnis, was du einfach mit so einer Konsole, mit so einer Ära damit verbindest. Ne? Und N64 ist für viele nicht die beste Konsole vielleicht gewesen oder die wichtigste, aber hat schon einen entscheidenden Teil und einen entscheidenden Part meiner Gamer-Karriere und meines eigenen Daseins doch mitbestimmt. Das war schön, da mal wieder, auch wenn es jetzt nur für 4+ Stunden gewesen ist, da mal wieder Revue passieren zu lassen. Also, danke euch dafür. Ja, ja danke, dass gerne. Du das immer machst. Jetzt kommt nur der Spaß auf mich zu, alle schneiden und piepen und Musiken reinzumachen. Das wird ein ganz großer Aufwand. Pack noch ein bisschen Musik zum Träumen rein. Und hier pack noch die Jazzmusik rein von Space Station Silicon Valley. Okay, das werde ich das jetzt Video auf jeden Fall rein. Pilze sind kein Jazz. Damit sollte auch, wie gesagt, Gregor, was machen wir beim nächsten Mal? Welche Hardware im nicht genau terminierten nächsten Hardware-Podcast? Okay, ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen. Was wir machen könnten, wäre, auch wenn es wieder Nintendo wäre, das Super Nintendo wird 20 in Europa. Super Nintendo, ey, das... Da wird es noch dreimal so lang, da kann ich so viel erzählen. Ja, ich glaube, da müsste man auch nicht, da wird es jetzt kein N64-Maße jetzt haben, sondern mehr PS2-Podcast-Ausmaße. Wir werden gucken, was wir konsolentechnisch nochmal machen. Das sollte es erstmal zum N64 gewesen sein. Ich bin der Gregor, ich sage tschüss. Tschüss. Träumen. Tschüss. Tschüss. Captain, schauen Sie mal. Was gibt's denn, Commander? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind. Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer. Zentralcomputer aktiviert. Captain, es scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln. Unglaublich. Sie sind uns weit überlegen. Das sind technische Details. Was aber bedeuten sie? Bleiben Sie dran. Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann es klar erkennen. Nintendo! Nintendo 64! Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Informationsdisplay aktivieren. Aktiviert. Sprachmodul aktivieren. Aktiviert. Sie sehen, Nintendo 64, die 64-Bit-Powermaschine für unglaubliche 3D-Welten. Gehen Sie näher ran. Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten, Plug-and-Play, sofort einsatzbereit. Was bedeuten die 4 Anschlüsse an der Vorderseite? Eingebauter 4-Spieler-Adapter. Genauer. Gleichzeitiges Spielen von bis zu 4 Spielern, der gemeinsame Weg in eine neue Dimension. Was ist los, Commander? Gehen Sie auf Frequenzkontrolle. Multifunktionaler Controller in 6 Farben. Optimale Kontrolle der 3. Dimension. Integrierter 3D-Analog-Joystick. 360-Grad-Bewegung, stufenlos und präzise. Genial! Schauen Sie, ein Controller-Pack? Moment, ich versuche herauszufinden, was das ist. Controller-Pack wird an der Unterseite des Controllers eingesetzt. Zusätzliches Speichermodul für Spielstände, neu entwickelte Charaktere und Highscores. Was ist denn jetzt los, Commander? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Ist das ein Angriff? Machen Sie schnell. Schutzschilde sind aktiviert, aber ich sehe gerade... Ja, was jetzt sagen Sie schon? Rumblepack, neueste Force-Feedback-Technologie. Jeder Schuss, jeder Zusammenstoß wird fühlbar. Realistische Vibrationen. Man sieht, was man fühlt. Korrektur, es muss heißen, man fühlt, was man sieht. Zentralcomputer, fassen Sie zusammen. Nintendo 64, die Konsole des Jahres 97. 64-Bit State of the Art. Plug and Play durch Cartridge-Technologie. Eingebauter 4-Spiele-Adapter. Rumbleback. Multifunktionaler Controller mit 3D-Analog-Joystick. Controller-Speichermodul. Erweiterungsfähig durch 64DD-Laufwerk und Memory-Expansion. Fazit: ultimativer Spielspaß. Commander, wir brauchen noch mehr Informationen über Nintendo. Sofort. In Ordnung, ich rufe Sie ab. Allgemeine Nintendo-Informationsdatei. Start der Wiedergabe. Unbeschreiblich ist. Ein Name, der spannende Abenteuer garantiert. Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of N. Spiele in neuen Dimensionen. Das ist 64-Bit-Technologie. The Power of N. Action, Fun und Abenteuer. Das totale Spielerlebnis. The Power of N. Die besten Ideen für neue Spiele, Hand in Hand mit den Top-Spieleentwicklern. The Power of N. Die beliebtesten Figuren, die aufregendsten Spiele, die coolsten Tricks. The Power of N. Nintendo 64. Super Nintendo. Game Boy. Alles, was Spaß macht. The Power of Nintendo. Faszinierend. Captain, der Computer hat noch detailliertere Informationen. Es ist eine riesige Nintendo 64 Software-Datenbank. Schauen Sie, es geht los. Message from General Pepper. Priority one. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system. Lylat Wars, Fox McCloud is back. Und es droht Gefahr, denn Andross hat dem Lylat-Sonnensystem den Krieg erklärt. Nur mit deiner Hilfe kann das Star Fox-Team die Invasion aufhalten. Das Lylat-Sonnensystem besteht aus 15 abwechslungsreichen Planeten. Erforsche die aufwendig inszenierten 3D-Welten und besiege die gegnerischen Streitkräfte. Der Spielverlauf ist nicht linear, das heißt, dein Erfolg in jeder einzelnen Mission bestimmt den weiteren Spielverlauf. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Wege zum Ziel. Beherrschen ihr Handwerk. Muss schon sagen, präzise Flugmanöver. All range mode. Es gibt zwei verschiedene Flugformationen. Bei der offenen Formation bewegen sich alle Teammitglieder vollkommen frei im dreidimensionalen Raum. Die Teammitglieder, erkennbar an den farbigen Symbolen, unterstützen dich bei deiner Mission. Außerdem stehst du die ganze Zeit über mit den Teammitgliedern in Funkkontakt. Das Spiel verfügt über mehr als 600 Sprachsamples. Neben Hilferufen und Erfolgsmeldungen erhältst du auch nützliche Tipps. Entweder Informationen über Schwachstellen der Gegner oder Anhaltspunkte für Missionsziele. All units report. The hatches are open. Bulldog him. Don't let anything... Die Außerirdischen unter euch können auch die leiletanische Sprachausgabe wählen. What the heck is that? Am Ende jeder Mission erwarten dich riesige Gegner. Mein Gott, schauen Sie, diese Greifarme. Gigantisch. Let me handle this. Das Star Fox Team muss jetzt seine geplante Route ändern. Bei der Befreiungsaktion steigst du auf ein neues Fahrzeug um. Jetzt ist dein ganzer Einsatz gefordert, denn das Monster hält den A-Wing in seinen Klauen gefangen. What are you doing? Hurry up! Captain, wir haben es geschafft! Operation erfolgreich ausgeführt. Für Unterwassereinsätze steht dir ein drittes Fahrzeug zur Verfügung. Diese Lichtreflexe sind einfach unglaublich. Natürlich kannst du jederzeit zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln. Wenn du eine besondere Herausforderung suchst, kannst du zusätzlich zu den einzelnen Missionen verschiedene Medaillen verdienen, die zusammen mit deinen Highscores auf dem integrierten batteriegestützten Speicher gesichert werden können. Im Vier-Spieler-Modus können bis zu 4 Spieler gegeneinander antreten. Und die waghalsigen Flugmanöver, die du im gesamten Spiel erlebst, sind hier besonders nützlich. Spannende Duelle garantiert. Das Rumble Pack, ein neues innovatives Zubehör, macht das Spielgefühl noch viel intensiver. Erschütterungen und Treffer werden durch Vibrationen des Controllers spürbar. Dabei unterscheidet das Rumble Pack zwischen leichten Remplern und gewaltigen Explosionen. Übrigens, das Rumble Pack ist bei Lylat Wars gleich mit dabei. Tja, das war ein Endgegner. Und was für einer. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Incoming enemy from the rear. Drop altitude. That's it, boss. Eat and draw. Ah, so this is Star Fox. Lylat Wars wurde produziert von Shigeru Miyamoto, dem wohl berühmtesten und genialsten Spieleprogrammierer der Welt. Und Fox McCloud ist nicht die einzige Figur, die er erschaffen hat. Was ist denn das? Vitamine, Sir. Dies ist die nächste Datei aus der Nintendo 64 Software-Datenbank. Thank you. erste und bekannteste Bananenesser der Videospielgeschichte ist Donkey Kong. Sein kleiner Freund Diddy Kong tritt zum ersten Mal in seinem eigenen Spiel auf. Und hier ist er in Diddy Kong Racing. Absolut neues Renn- und Actionspektakel erwartet dich. 30 verschiedene Kurse mit außergewöhnlichem Streckendesign bieten nicht zuletzt durch die neu entwickelte Real Dynamic Animation Technik der Softwareschmiede Rare ein gigantisches Fun-Erlebnis. Ein Tipp: Achte besonders auf die Balance. Du wirst schon sehen, warum. Das ist für dich. Es gibt 8 verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. I'm Diddy. Ob im Buggy, im Luftkissenboot oder aber im Flugzeug, es geht immer voll die Post ab. Die Strecken, die dir im Rennmodus zur Verfügung stehen, musst du zuerst im neuartigen Abenteuermodus entdecken. Im Abenteuermodus findest du auch die verstreuten Teile des Amuletts wieder, die du brauchst, um das verzauberte Königreich zu befreien. Deine Erfolge werden durch den integrierten batteriegestützten Speicher gesichert. Du befindest dich in einer gigantischen 3D-Welt, in der es 5 riesige, unterschiedliche Landschaften gibt. Diese Welten kannst du nur erreichen, wenn du eine gewisse Anzahl an Ballons gesammelt hast. Mit dem Buggy kommst du hier nicht weiter. Den haben wir doch eben schon mal gesehen. Wie ist das eigentlich? Nicht identifizierbares blaues Objekt. Sieht orientalisch aus. Probier's mit dem Luftkissenboot. Tja, klappt leider auch nicht. Hallo, Freund. Select your vehicle. Darling, Sam. Can I help you further? Bye-bye for now. Na also, geschafft. Jetzt betrittst du eine neue Welt. Wie in jeder der 5 Landschaften musst du auch hier verschiedene Aufgaben lösen. Auf den Rennstrecken musst du alle Silbermünzen einsammeln. Eine weitere Herausforderung ist es, den blauen Elefanten in einem heißen Wettrennen zu schlagen. Musst du Dino-Eier sammeln. Sieger ist, wer zuerst genügend Rieseneier in Sicherheit gebracht hat. Und natürlich dürfen auch Endgegner nicht fehlen. Jetzt hast du die Wahl. Im 4-Spieler-Modus kannst du sogar mit verschiedenen Fahrzeugen starten. Ach, Commander, fragen Sie doch mal den Computer, ob dieses Spiel mit dem Rumble Pack funktioniert. Dieses Spiel ist Rumble Pack tauglich. Nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Boah, da muss man sich ja festhalten. Stimmt. Zugriff auf Datei 3 mit den bekanntesten Nintendo-Helden. Daten abrufen. Mario ist auf dem Weg zur Prinzessin. Sie hat ihn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Doch bevor Mario zu diesem vielversprechenden Date erscheint, zeigt er dir erstmal, was er in seinem ersten 3D-Abenteuer so alles drauf hat. Dank des 3D-Analog-Joysticks kann er sich stufenlos in jede Richtung bewegen und die vielfältigsten Sprünge und Aktionen ausführen. Seiner Bewegungsfreiheit sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und den totalen Überblick hat er auch. Denn mit den C-Knöpfen kannst du die Kameraperspektive beliebig einstellen. Mario betritt das Schloss. Doch was ist das? Die schöne Prinzessin ist verschwunden. Das Date ist geplatzt. Kein Wunder, denn die Prinzessin wurde von Bowser entführt. Dieser Halunke hat auch noch alle Powersterne geklaut und in den einzelnen Welten versteckt. Und Mario muss sie finden. Seine Suche führt ihn zu den abenteuerlichsten Orten. Zu einem Vulkan. In ein Geisterhaus. Sogar auf Hasenjagd. Versunkene Stadt. Auch in luftige Höhen. Und alles natürlich in 3D. Kein Wunder, dass Super Mario 64 jetzt zum Konsolenspiel des Jahres gewählt wurde. Doch jetzt läuft Mario zu echten Höchstleistungen auf. Bist du bereit für das große Finale? Endlich. Endlich haben sich die zwei gefunden. Here we go! Thank you so much for playing my game. Doch bis zum Happy End war es ein harter Weg. Na, wie wär's mit dem Kaffee, Captain? Hm? Keine Zeit. Los, programmieren Sie die nächste Datei, Commander. Zu Befehl, Sir! Es folgt Datei 5. Welcome to Mario Kart! Mario Kart 64 ist wie geschaffen für die Vierspieler-Konsole Nintendo 64. Im heißesten Rennen der Welt heißt es Fun, Fun, Fun. Besonders im Battle-Modus geht's richtig zur Sache. Acht verschiedene Charaktere mit individuellen Fähigkeiten treten in diesem irrwitzigen Go-Kart-Rennen gegeneinander an. Im legendären Grand Prix-Modus werden Punkte für die Zeitschnellsten vergeben. Goldpokale erhältst du, wenn du die höchste Punktzahl erreicht hast und mit dem batteriegestützten Speicher kannst du die Spielstände sichern. Also rein in den Kart und ab geht's. Aufregende Action wartet auf dich, denn es gibt unzählige völlig unterschiedliche Rennstrecken. Außerdem hast du die Möglichkeit, immer wieder neue Abkürzungen zu finden, was dem Rennverlauf eine überraschende Wende geben kann. Rufen Sie gleich die nächste Datei auf. Jawohl, Sir. Action im Paradies. Die Sonne, das Meer und mega rasantes Jetski-Racing. Das hast du dir verdient. Wave Race. Die Meisterschaft der weltbesten Jetski-Fahrer findet auf den anspruchsvollsten Wasserrennstrecken unseres Planeten statt. Die Echtzeitsimulation des Wassers sieht absolut realistisch aus. Ständig müssen sich die Fahrer auf wechselnde Wellen und Witterungsbedingungen einstellen. Zunächst wählst du deinen Jetski aus und stimmst ihn auf dein persönliches Fahrverhalten ab. Neben der Meisterschaft gibt es das Zeitfahren, den spektakulären Stunt-Modus und den Zwei-Spieler-Modus. Den Ritt auf dem Delfin dürfen nur die besten Fahrer genießen. Hey, so einen Urlaub könnte ich auch mal gebrauchen. Wieso? Ihren letzten hatten Sie doch erst vor 5 Jahren. Gehen Sie lieber auf Automatik. Das explosive Spielvergnügen jetzt erstmals in 3D. Bomberman 64. Der Bomberman-Planet ist in höchster Gefahr. Außerirdische wollen die Macht übernehmen und nur du kannst es verhindern. Dafür stehen dir unzählige Extras und tonnenweise bekannte und neue Bombenmanöver zur Verfügung. Ist entscheidend. Denn um das schwarze Schloss der Außerirdischen zu erreichen, musst du wirklich alle Rätsel knacken. In den 5 riesigen 3D-Welten kannst du die Perspektiven frei wählen und verfügst über totale Bewegungsfreiheit. Deine Erfolge werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. Freu dich bloß nicht zu früh. Nicht alle Gegner sind so klein wie dieser hier. Spielermodus besticht durch seine isometrische 3D-Perspektive. Das übertrifft alle Bomberman-Vorgänger bei weitem. Bombenstimmung pur. Wow, jetzt brauche ich einen Kaffee. Komm sofort, Sir. Nur du kannst die Katastrophe verhindern. Die Situation? Transporter außer Kontrolle. Deine Aufgabe? Weg freilegen. Der rote Nukleartransporter ist leckgeschlagen. Er befindet sich auf direktem Weg zum gesicherten Sprenggebiet. Zusammen mit dem Blast Core Team musst du den Weg freiräumen und alle Bewohner evakuieren. Eine echte Herausforderung für die Besten. Ey, guck mal, das geht ja richtig ab! Das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, Sir. Sie haben recht. Das ist nichts für schwache Nerven. Dem Elite-Team stehen ganz spezielle Abrissfahrzeuge und Transportmittel zur Verfügung. Alle Fahrzeuge haben eine individuelle Steuerung und verfügen über unterschiedliche Techniken, den Weg freizulegen. Außerdem gibt es ganz spezielle Fahrzeuge für die Bonusrunden. das Spiel komplett lösen willst, musst du in den entlegensten Winkel der ganzen Welt 6 Atomwissenschaftler suchen. Um sie zu finden, musst du die Fahrzeuge immer wieder wechseln und sogar in unterirdische Züge einsteigen. Durch die intelligente Kameraführung wird jede Aktion spannend in Szene gesetzt. Außerdem kannst du selbst beliebig die Perspektive verändern. Entscheidend für den Erfolg deiner Mission ist nicht nur die Power deiner Fahrzeuge, sondern auch die ausgeklügelte Taktik. Die erste Maschine, die dir zur Verfügung steht, ist nicht immer die optimale. Oft führt nur die Kombination der Abbruchboliden und anderer Hilfsmittel zum Ziel. Das Blastcore-Team erhält für gelöste Aufgaben Bronze-, Silber- oder Goldmedaillen. Die eingebaute Batterie speichert automatisch diese Auszeichnungen ab. Echte Abbruchprofis streben allerdings nach dem höchsten Rang, nach Platin. Show us what you've got. You can do this. Die technischen Raffinessen und das außergewöhnliche 3D-Level-Design ergeben die explosivste und innovativste Actionmischung dieses Jahres. Das sind brisante Informationen. Captain, der Computer sucht jetzt erneut. Suche beendet. Ergebnis positiv. Star Wars Shadows of the Empire. Das actionreiche Nintendo 64-Spiel, angelehnt an die berühmte Star Wars-Trilogie. Du schlüpfst in die Rolle von Dash Render und bestehst neben Luke Skywalker die gefährlichsten Abenteuer. Zum Beispiel mit dem Snowspeeder auf dem Eisplaneten Hoth. Dort unterstützt du die Rebellen gegen die Truppen des Imperiums. Die AT-ATs sind gut gepanzert und sehr schwer zu besiegen. Nur mit einer genialen Taktik kannst du es schaffen. Doch es gibt unzählige andere Missionen auf den verschiedensten Planeten. Möge die Macht mit dir sein. Ausbildungsmaterial für die Akademie. Wenn Sie meinen, Sir. 4 Files folgen. Die Geschichte der Luftfahrt. 1997 wird sie neu geschrieben. Du bist Icarus. Und du bist Drachenflieger. Du fliegst mit Motorkraft oder sogar mit Raketenantrieb. Manchmal auch nur in eine Richtung, mit dem Paraglider. Und auf abenteuerlichste Art und Weise. Oder auch mal richtig abgefahren. Erlebe die Geschichte der Luftfahrt neu mit Pilot Wings 64. Vielfältige Missionen, unzählige Fluglizenzen und die präzise Steuerung machen Pilot Wings 64 zu einem grenzenlosen Flugspaß. Mischief Makers spielt auf dem Planeten Clancer. Professor Theo, der Erfinder des Robotermädchens Marina, wurde entführt. Und Marina setzt nun alles dran, ihm aus der Patsche zu helfen. Zusammen mit Marina triffst du auf die Bewohner des Planeten. Auf die Guten, aber auch auf die Bösen. Um ans Ziel zu gelangen, musst du die unterschiedlichsten Aufgaben in über 50 Level lösen. Dabei stehen Marina die verrücktesten Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Düsenantrieb, verschiedene Waffen, Sprungfedern, zeitgezündete Bomben, diverse Fortbewegungsmittel und vieles mehr. Jeder Level und die Spielzeit werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. Bevor der Professor befreit werden kann, muss sich Marina noch einigen Gegnern stellen. Extreme G, das Motorradrennen des 21. Jahrhunderts, ist da. Die 12 abgefahrensten Strecken der Galaxie warten auf dich. Auf futuristisch designten Bikes spürst du jeden Stoß, jeden Treffer. Das Rumble Pack macht's möglich. Basic Techno Beats, rasende Action für 1 bis 4 Spieler. Und falls dich jemand überholt, kannst du ja eins der unzähligen Waffensysteme aktivieren. Die Welt retten. Das Schicksal unserer Zukunft liegt in deinen Händen. Durch die Motion Capture Technik sind die Gegner unglaublich realistisch animiert. Die Welten sind riesig und du musst sie sehr genau erkunden. Ein Blick auf die Karte erleichtert dir die Orientierung. Um das Abenteuer zu bestehen, hast du ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung. Die Spielstände werden mit dem Controller Pack abgespeichert. Turok. Ermittle zwischen Bilanz. Bisher 12 Software-Dateien, davon 5 für 4 Spieler gleichzeitig. Geh jetzt in Spezialdatei. Die populärsten Sportarten jetzt auf Nintendo 64. Vielfältig und realistisch wie nie zuvor. Mach dein Zimmer zum Fußballstadion mit International Superstar Soccer 64. Präzise Flankenbälle, schnelle Doppelpässe, gekonnte Dribblings und packende Torraumszenen. Und du bist mittendrin. 36 Nationalmannschaften treten in den großen Stadien der Welt gegeneinander an. Unterschiedliche Witterungsbedingungen, Flutlicht, raffinierte Spieltaktiken und deine persönliche Mannschaftsaufstellung. Alle Optionen sind individuell einstellbar. Über das Controller-Pack kannst du sogar neue Spieler kreieren und abspeichern. Und wenn's auch nach der Verlängerung unentschieden steht, kommt es zum Elfmeterschießen. Bis zu 4 Spieler können in allen möglichen Kombinationen mit oder gegeneinander antreten. Sogar 4 Spieler gemeinsam in einer Mannschaft. And this game is underway. Pippen. Der perfekteste Basketball der Welt wird in Amerika in der NBA gespielt. Dennis Rodman, Scottie Pippen oder Detlef Schrempf. Bei NBA Hangtime kannst du einer der ganz Großen sein. Gespielt wird 2-on-2, das heißt jeweils 2 Spieler in einer Mannschaft treten gegeneinander an. Durch 3 Körbe in Folge erhält der Spieler einen Special Move, den brennenden Ball. Alle NBA-Teams mit Originalspielern sind vertreten, aber zusätzlich kannst du eigene Spieler kreieren und per Controller-Pack abspeichern. Bubba. Oh. Besonders viel Spaß machen die spektakulären Dunks. Oh. No stopping him. Rodman. Oh. Incredible. Serious hang-time. A lob pass. Amazing. High above. Im 4-Spieler-Modus übernimmt jeder Spieler einen Sportler. Wayne Gretzky, der berühmteste Eishockeyspieler der Welt, steht Pate für diese actionreiche Eishockeysimulation. In Wayne Gretzkys 3D-Hockey tritt die gesamte amerikanische Eishockey-Elite, insgesamt 26 Teams, gegeneinander an. Die Anzahl der Spieler auf dem Eis sowie die Spielfeldgröße sind individuell einstellbar. Heute spielen die Mighty Ducks Anaheim gegen die Red Wings Detroit. Und nach dem ersten Drittel steht es 3-0. Durch ein wunderschön herausgespieltes Tor gelingt den Red Wings der Anschlusstreffer. Dank der geschickteren Taktik haben die Red Wings die Nase vorn und holen auf. Ein schneller Pass, der knallharte Powershot und es steht 4-3. Realismus pur. Durch ein Eigentor kurz vor Schluss gelingt den Red Wings der Ausgleich. Ein fantastisches Match. Jetzt entscheidet im Sudden Death der nächste Torerfolg. Im Sudden Death der nächste Torerfolg. Here's the draw. Oh, he took a shot. It's a blast. Individuell einstellbare Kameraposition, Zeitlupe und Replay, Passwort und Controller-Pack Speicherfunktion, Bodycheck, Schlagschuss, Powerplay, Crosscheck, Wayne Gretzkys 3D-Hockey ist eiskalte Action für 1 bis 4 Spieler. Am Ende gewinnen die Mighty Ducks Anaheim, verdient mit 5-4. Und was war in den anderen Eisstadien los? Thank you. American Football. Spätestens seit der World League mit Frankfurt Galaxy oder Düsseldorf Rheinfire ist die amerikanischste aller Sportarten auch in Deutschland bekannt geworden. Und mit NFL Quarterback 98 kommt der Kampf um Yards und Punkte jetzt auf deinen Bildschirm. Bei diesem Spiel ist die Taktik entscheidend. Nachdem du den nächsten Spielzug bestimmt hast, kommt es darauf an, möglichst geschickt einen Pass zu werfen oder einen Run zu starten. Dies wird die gegnerische Mannschaft natürlich durch ihre taktischen Gegenzüge zu verhindern versuchen. In den größten Stadien Amerikas werden die Spiele ausgetragen und du bist live dabei. Mit das Größte für einen Footballspieler ist es, den vollendeten Pass bis in die gegnerische Endzone zum Touchdown zu tragen. Durch die High-Resolution-Grafik und die Motion-Capture-Technik werden die Spieler lebensecht dargestellt. Der Computer hat neue Daten gefunden. Ja, dann bringen Sie es schon auf den Monitor. Zu Befehl, Sir! Was da in nächster Zeit auf uns zukommt. Das kann man wohl sagen. Okay, Nintendo 64 hat eine unglaubliche Power. 64 Bits in dem 64 Bits, Sir. Ja, aber was mache ich unterwegs? Los, fragen Sie schon Ihren Computer. Ja, Sir. Öffne Sonderdatei. Action und Fun für immer und überall mit dem Game Boy Pocket Color. Kleiner, leichter, schärfer und in 7 poppigen Farben. Hier sind sie, die neuen Popstars. Blue Sky, Sunflower, Black Beauty, Ice Cube, Grasshopper, Strawberry und Silvermoon. Okay, ich habe genug gesehen. Mein Entschluss steht fest. Checken Sie die Koordinaten und geben Sie den Kurs ein. Wo soll's denn hingehen, Sir? Zum nächsten Nintendo-Händler.